Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. So, herzlich willkommen zum Kaminzimmergespräch über Hyman Piminskys Analyse und Reformagenda für unser Wirtschafts- und Finanzsystem. Ja, also zunächst mal, wie der Abend ablaufen wird. Ich werde das verhältnismäßig diktatorisch führen, immer einzelne Kapitel vorstellen und erklären, was er so schreibt in seinem Buch Stabilizing an Unstable Economy. Und dann werde ich fragen, ob irgendjemand was nicht verstanden hat, ob es Verständnisfragen gibt. Und danach würden wir das dann diskutieren, eben was die Leute da so von seinen Ansichten halten und wo man vielleicht noch einen anderen Punkt, eine andere Sichtweise mit reinbringen müsste oder wo er einfach falsch ist. Gut. Gibt's im Vornherein irgendwelche Fragen oder Anmerkungen? Gut. Dann, ja, also insgesamt ist es doch recht lang geworden, dieses ganze Ding. Deswegen weiß ich nicht, ob wir heute komplett durchkommen. Vielleicht aber auch schon. Werden wir sehen. Es geht los in Part 1 der Einführung, in dem Minsky im Prinzip nur ein paar allgemeine Gedanken und so von sich gibt. Zum Beispiel, dass Nachfragekurven nicht auf Verkäufer treffen, sondern Käufer. Und ja, dass er durchaus den freien Markt respektiert und die Vorteile sieht, aber auch, dass der freie Markt eben nicht überall so gut funktioniert und nicht überall erwünscht ist. Einmal zitiert er auch Keynes, ein sehr schönes Zitat, das ich jetzt nicht ganz übersetzt. Und man kriegt auch ein bisschen Einblick, wie er so, was er so für Werte und Ideale hat. Also er sagt zum Beispiel, wir in den USA zumindest sind reich. Das heißt, wir können es uns leisten, etwas Wirtschaftsleistung aufzugeben, um soziale Gerechtigkeit und individuelle Freiheit sicherzustellen. Also das finde ich eine ganz, ja, piratige Einstellung eigentlich. Und er meint auch, dass persönliche Freiheit und demokratische Rechte für ihn wichtiger sind als zum Beispiel Eigentumsrechte. Genau. Und dass diese Werte auch seine Reformvorschläge mit beeinflussen. Okay, dann gehen wir gleich zum Teil 2, nachdem es hier wohl nicht so viel Diskussionsbedarf gibt. Den nennt er Economic Experience und in dem analysiert er die Wirtschaftskrisen der Nachkriegszeit und vor allem auch die, also eigentlich so ab Great Depression bis eben heute, wobei heute 1986 war, also schon eine Weile her. Genau, und da gab es zwei greift er hier heraus, zwei Krisen, 1975 und 1982. Und da war es beide mal so, dass die Wirtschaft relativ stark eingesunken ist, aber dann wieder auch ziemlich schnell einen Aufwärtstrend gekriegt hat und sich wieder erholt hat. Und er sieht diesen Mechanismus darin, also quasi zwei Mechanismen dafür. Der eine ist Big Government, also ein großer Staatshaushalt, und der andere ist das Eingreifen der Zentralbank als Lender of Last Resort. Und diese beiden Punkte verhindern wirksam große Depressionen, wie die 30er-Jahre-Depression. Allerdings hat diese heftige Medizin auch bemerkenswerte Nebeneffekte. Und eine dieser negativen Nebeneffekte ist eben, dass eine solche Wirtschaft auch sehr stark zu Übertreibungen und Booms neigt. Soweit irgendwelche Fragen? Gut. Eine Frage hätte ich nur. Und zwar, wenn er Boom als Problem beschreibt, meint er, dass es quasi eine Übertreibung ist, die nachher wieder eine Korrektur erfahren muss. Ja, genau. Also zum einen, ja, ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich glaube, dass er zum einen Überschuldungsboom meint, also dass die Leute quasi mehr Schulden aufnehmen, als es irgendwie ihnen eigentlich gut tun würde, weil sie eben so optimistisch sind. Und zum anderen auch, dass es reale Fehlinvestitionen gibt. Ja, ich denke, das ist so ein kombiniertes Dings. Das klingt auch nach den zwei klassischen Kritikpunkten, die ich von Dr. Ron Paul kenne. Der hat sich dazu auch mal kurz geäußert, aber da habe ich jetzt noch keinen Link. Ah, okay. Gut, dann jetzt geht er im Detail darauf ein, wie der große Staatshaushalt genau funktioniert, um eine Depression zu verhindern. Also das zeigt er anhand der Krise 1975, die im Oktober 1973 begann. Da ist zunächst die Wirtschaft stark eingebrochen und dann im April 75, also nach eineinhalb Jahren, war aber schon wieder starkes Wachstum da. Also innerhalb von eineinhalb Jahren ging es quasi komplett runter und aber auch schon wieder komplett rauf. Und diese schnellen Umschwünge sind eben, also das ging viel schneller als in der ganzen früheren Zeit. Und diese Instabilität, sagt er, wirkt sich auch negativ auf die Wirtschaft im Allgemeinen aus, weil langfristiges Investment dann unsicherer wird. Und außerdem reagieren dann Investoren auch nervöser auf irgendwelche Veränderungen, weil sie immer mehr Angst haben, dass es jetzt voll in die Hose gehen könnte. Und dadurch ist Instabilität auch wieder selbstverstärkend. Okay, also die Fiskalpolitik ist ein wesentlicher Punkt in der Vermeidung von großen Depressionen. Und da gibt es quasi einen passiven und einen aktiven Anteil. Der passive Anteil heißt, dass der Staat durch die sinkende Wirtschaftsleistung automatisch weniger Steuern einnimmt und durch Leute, die ihren Job verlieren, automatisch mehr Sozialausgaben hat, also insgesamt quasi automatisch Geld in die Wirtschaft pumpt. Und es gab damals auch aktive Maßnahmen, um die Nachfrage zu stabilisieren. Aber Minsky sagt, dass die Stabilisierung der Nachfrage allein, dass das noch nicht reicht, um den Effekt zu erklären. Also das ist zwar ein wesentlicher, aber es gibt noch zwei andere. Und zwar einmal den Budget-Effekt. Das heißt, dass das Defizit vom Staat zwangsläufig in den anderen Sektoren als Überschuss auftaucht. Und dieser Überschuss geht in der Regel zugunsten des Unternehmenssektors. Also selbst in der Krise werden die Profite der Unternehmen in der Regel erhalten oder sogar erhöht. Und der dritte Effekt ist der Portfolio-Effekt. Das heißt, dass wenn der Staat durch sein Defizit verstärkt Staatsanleihen ausgibt, dann können das die anderen Wirtschaftsteilnehmer, also Unternehmen und Privatpersonen, vermehrt in die Bilanz aufnehmen. Und das machen sie auch gerne, weil eben in der Krise Kreditvergabe mit Risiken verbunden ist. Und dadurch steigt der Anteil von Staatsanleihen in den Bilanzen während einer Krise stark an. Und dies ist sozusagen ein Speichern von Finanzierungsmöglichkeiten. Also, genau, und ja, diese Finanzierungsmöglichkeiten werden dann, wenn sich die Wirtschaft wieder erholt hat, von den Banken genutzt, um eben wieder Kredite zu vergeben. Und das kann dann wiederum inflationäres Potenzial darstellen. Ja, was habe ich noch vergessen? Genau. Die Stabilisierung der Unternehmensgewinne ist auch deshalb notwendig, damit ihre Kreditwürdigkeit nicht darunter leidet. Also wenn die Gewinne von Unternehmen zu stark einbrechen, dann können sie pleite gehen und sie bekommen dann auch keine Kredite mehr. Soweit Fragen? Ja, ich habe Fragen. Geht Minsky in seiner Abhandlung auf Krisenursachen ein oder berücksichtigt er die gar nicht? Also beispielsweise, wenn da von der Krise 73 die Rede ist, nehme ich an, dass er referiert auf das, was aber Lerner Sellers Inflation nennt, wo halt durch die Anbieterseite eine Angebotsknappheit entsteht, was eigentlich atypisch ist, womit wir sonst mal konfrontiert sind, Das sind andere Krisen, die sich aufgrund eines Nachfragedefizits ergeben. Geht er darauf ein? Hast du das jetzt weggelassen, um dich auf Wesentliches zu konzentrieren? Er geht da nicht drauf ein. Also eigentlich geht es ihm nur darum, inwieweit quasi diese Schwankungen in der Wirtschaft und die Probleme, wie die von durch dieses Staatsdefizit dann eben aufgefangen werden. Also wo die Krise jetzt genau herkommt, hat er nicht so genau gemacht. Ich empfinde das als einen großen Mangel. Müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber können wir vielleicht später mal drauf zurückkommen. Okay. Ja, ich versuche mich zu erinnern, aber ich glaube, das sagt er wenig, ja. Sonst noch jemand eine Frage? Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Das wäre dann der Effekt von der Zentralbankintervention. Weil das Problem mit dem großen Staatshaushalt ist eben, dass der Effekt relativ langsam wirkt. Also bis mal jemand aus der Firma entlassen wird und dann seine Sozialhilfe empfängt und das dann wieder ausgibt, da vergeht einige Zeit. Und dadurch braucht man noch die Zentralbank, die kurzfristiger handeln kann. Die Zentralbank kann nämlich Assetpreise stabilisieren, indem sie diese Assets kauft, ankündigt zu kaufen oder als sicherheitsakzeptiert. Und dieser Lender of Last Resort war ursprünglich der Hauptgrund für die Einrichtung von der Zentralbank. Und erst im Laufe der Zeit wurde es dann durch eben monetaristische Theorie etc. dann umdefiniert, als Aufgabe der Zentralbank die Kontrolle der Geldmenge zu sehen. Eine Finanzkrise entwickelt sich im Allgemeinen aus einem Run. Das heißt, dass irgendwie Gerüchte aufkommen, dass ein Finanzinstitut in Schwierigkeiten ist, seinen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Und dann versuchen die Leute ihr Geld abzuziehen und dieses Institut kommt in Liquiditätsschwierigkeiten. Und der Lender of Last Resort kann dann eingreifen, indem er quasi die Aktiva von der Bank aufkauft und damit die Bank mit Zentralbankgeld, mit Liquidität ausstattet. Und genau, also Assets haben ja verschiedene Arten von Liquidität. Also es gibt Sachen, die man eben gut verkaufen kann auf dem Markt, wie zum Beispiel Staatsanleihen. Die sind dann recht liquide und Sachen, die halt weniger liquide sind. Irgendwelche Unternehmensanleihen sind vielleicht auch noch relativ liquide. Private Hypothekenkredite vielleicht eher weniger. Und wenn die Fed neue Arten von Assets gegen Ausfall absichert, dann erhöht sie damit die Menge der liquiden Assets. Also dadurch, dass quasi die Zentralbank ein Asset stabilisiert im Preis, wird das Asset liquider, weil es eben als sicherer wahrgenommen wird. Und diese Zunahme der liquiden Assets führt dann zu erhöhter Finanzierungskapazität des Bankensektors und im Laufe der Zeit dann eben zu inflationärem Potenzial. Also de facto steigt die Kreditvergabemöglichkeit der Geschäftsbanken stärker als die Ausweitung der Zentralbankgeldmenge, indem man eben neue liquide Assets findet. Okay, dann erklärt er kurz Speculative Finance. Das heißt, dass man, also wenn man ein Eigentum an einem Aktivum hat, kann man das ja entweder komplett über Eigenkapital finanzieren oder eben über andere Verbindlichkeiten, also über Kredite oder was auch immer. Und je nachdem, wie diese Finanzierung gestaltet ist, kann es eben sein, dass die Aktivseite so viel Einnahmen generiert, dass alle Zahlungen, die mit den Verbindlichkeiten assoziiert sind, aus dieser Aktivseite gedeckt werden können. Das nennt man dann Hedge Finance oder abgesicherte Finanzierung, dass man quasi, solange alles nach Plan läuft, keine neuen Kredite mehr braucht während der Laufzeit dieses Assets, dieser Anlage. Wenn man aber so plant, dass irgendwann der Kredit ausläuft und man aber dann zum Beispiel eine Anschlussfinanzierung braucht, dann nennt man das Speculative Finance, weil diese Art von Finanzierung eben davon abhängt, ob der der Finanzmarkt sich einigermaßen gut verhält, dann, wenn man den Anschlusskredit braucht. Und er meint eben, dass in guten Zeiten spekulative Finanzierung profitabel ist, weil eben in guten Zeiten wenig Fluktuationen drin sind und man in der Regel günstigen Kredit kriegt und die Assetpreise in der Regel steigen und nicht fallen. Und dadurch steigt quasi im Laufe der Zeit der Anteil von diesen spekulativen Finanzierungen und der Resultat daraus sind Assetpreissteigerungen und erhöhte Investitionen, also ein Boom im Prinzip. Und dieses gute Wirtschaftswachstum und die niedrige Arbeitslosigkeit motiviert dann wiederum mehr spekulative Finanzierung. Also das ist auch wieder so ein positiver Rückkopplungskreis, der Instabilität verursacht. Spekulative Finanzierungen sind allerdings davon abhängig, dass es eben günstige Kredite gibt, dass man eben eine günstige Anschlussfinanzierung findet. Und je höher der Anteil von spekulativer Finanzierung im Wirtschaftssystem, desto empfindlicher reagiert die Wirtschaft, wenn sich die Kredite... Wo ist es zu Minsky heute? Ja. Okay. Ich lausche. Okay, wo war ich? Genau, desto empfindlicher reagiert das Wirtschaftssystem dann auf Verschlechterungen der Kreditbedingungen. Und deswegen braucht man dann den Lender of Last Resort, der dann quasi diese Finanzierungsbedingungen sicherstellt, allerdings damit auch das riskante Verhalten legitimiert und die Instabilität des Systems damit fördert. Ja, effektiv. Indem die Zentralbank eingreift und Assetpreise stabilisiert, müssen die Gläubiger von so einem Institut, das in Zahlungsschwierigkeiten gekommen ist, nicht auf ihre Forderungen verzichten und auch die Preise der auch andere Institute, die diese Assets auch im Portfolio haben könnten, kommen auch nicht in Schwierigkeiten, wenn der Assetpreis fallen würde. Okay, da mache ich hier mal einen Cut und warte auf Fragen. Haben alle alles verstanden? Ja, ich denke schon. Hallo, kann man mich hören? Ja, man hört dich. Danke. Das ist sehr fachlich, zu tief geht es rein in Fachchinesisch. Aber meiner Ansicht nach, die Ursachen liegen in ganz anderer Stelle, nämlich bei den Annahmen, worauf das ganze System basiert ist, sind einige hundert Jahre alt und die müssen angepasst werden. Und da hakt es und das ist der große Fehler, meiner Meinung nach. Das wollte ich mich ausdrücken. Ja, okay, aber wir wollten heute ja eben diese Theorien von Minsky diskutieren und nicht irgendwie andere Systemfehler untersuchen. Okay. Der Systemfehler ist der Zins. So. Na gut, würde ich widersprechen. Nächstes Kapitel. In dem nächsten Kapitel geht es jetzt immer noch um die Analyse der Vergangenheit. Und zwar beschreibt er jetzt, wie die Wirtschaft sich von relativ gutem Funktionieren im Lauf der 50er, 60er Jahre hin zu größerer Instabilität in den 70er, 80er Jahren entwickelt hat. Und er behauptet eben, dass die Ursachen von dieser Veränderung hauptsächlich in den profitoptimierenden Tätigkeiten von Unternehmen und vor allem Finanzinstitutionen resultiert. Genau, also Banken erfinden neue Finanzinstrumente oder nutzen alte Finanzinstrumente auf neue Arten. Und auch politisch muss man mit reinnehmen, dass in guten Zeiten eben auch die Wirtschaftspolitik optimistisch gefahren wird und dadurch wird quasi das System zunehmend instabiler. Was heißt jetzt optimistische Wirtschaftspolitik? Was meint Minsky damit? Gute Frage. Ich hätte eine Idee. Ich weiß nicht, ob das von Minsky so gesagt wird, aber wenn du siehst, dass durch mehr Ausgaben mehr Geld im System ist und dadurch die Gewinnerwartungen der Unternehmen steigen können, dann ist das quasi die Basis für deren Berechnung. Und wenn die davon ausgehen, dass eben dieses Wachstum anhält, wenn die ihre linearen Profiterwartungen danach ausrichten, dann ist es klar, dass sie mehr Investitionen tätigen. Ja, aber es ist ja die Rede von optimistischer Wirtschaftspolitik, nicht vom Optimismus der Wirtschaftsteilnehmer. Das wäre dann der Folgeschluss, dass die Politik auf das, was sie in der Realwirtschaft reagiert, und quasi sieht, oh, es läuft ja alles wunderbar. Können wir auch sicherer kalkulieren. Mit Steuereinnahmen und so weiter. Ja, ich... Aber wie gesagt, es ist nur ein Gedanke von mir. Ich habe auch keine richtig gute Antwort darauf, aber ja, ich sehe es halt so ein bisschen, wenn es gut läuft, dann lässt sich die Politik eher überreden, den Finanzsektor zu liberalisieren, könnte ich mir vorstellen. Ja. Das würde ich dann eher als fahrlässig, als optimistisch. Ja, sicherlich übertrieben optimistisch, ja. Okay, ich mach mal weiter. Also er beschreibt hier dann ein bisschen, wie Unternehmen so ihre Assets managen und ihre Aktiva darauf verteilen. Und zwar beschreibt er da Position Assets und Position Making Assets. Und die Position Assets, das sind quasi die Aktiva, die Vermögensgegenstände, mit denen das Unternehmen sein Hauptgeschäft betreibt. Und mit denen das Unternehmen in der Regel die Gewinne erwirtschaftet. Das wäre bei Banken zum Beispiel Kredite und bei einem Unternehmen jetzt eine Fabrik und die Maschinen da drin. Und diese Position Assets, die sind in der Regel wenig liquide, das heißt, man kann sie auf dem Markt schlecht verkaufen. Und das andere sind die Position Making Assets. Das sind einfach Assets, die die Firma verwendet, um Cashflows, also Liquidität, zu erzeugen, wenn man es gerade braucht. Also zum Beispiel eine Firma, die eigentlich Kugelschreiber herstellt, hält eine gewisse Menge an Staatsanleihen, damit sie, falls jetzt sie kurzfristig irgendwie einen Lieferanten bezahlen muss, damit sie die verkaufen kann und dadurch Liquidität erhält. Genau. Anstatt so ein Position-Making-Asset zu verkaufen, kann auch ein Unternehmen eben Kredite aufnehmen und sich dadurch Liquidität beschaffen. Nun versucht ja ein Unternehmen in der Regel seinen Profit zu maximieren und den Profit macht man ja mit den Position Assets. Deswegen versuchen Unternehmen und vor allem auch Banken den relativen Anteil der Position Making Assets gering zu halten. Und das machen sie dadurch, indem sie neue innovative Produkte entwickeln, mit denen sie alternativ an Liquidität kommen. Ende der 60er gab es da zum Beispiel Jumbo Certificates of Deposit, also hochvoluminöse Sparbriefe. Das heißt, ja, im Prinzip hat man einfach sich von Investoren Geld geliehen, kann man sagen. Und durch diese Innovationen ist es eben möglich, dass der Gesamtumfang der Kreditvergabe schneller wächst als die Geldbasis, also was die Zentralbank als Geldmenge ins System gibt, wenn es sowas überhaupt gibt. Sind es nicht nur Ableitungen, diese Position-Making-Assets? Sind es nicht nur Ableitungen von Position-Assets? Naja, also was Position und was Position-Making-Asset ist, kann gewissermaßen jedes Unternehmen für sich selber definieren. Aber die Position-Making-Assets müssen halt liquide sein. Und ja, also das sind halt zum Beispiel Staatsanleihen. Das wäre so das Standard. Und im Laufe der Zeit dann, wenn das Wirtschaftssystem gut läuft, werden immer mehr Unternehmen eben versuchen, diese neuen innovativen Produkte zu nutzen. Allerdings ist dann das Problem, wenn der Markt für diese Produkte einbricht, also zum Beispiel, wenn Staatsanleihen auf einmal nicht mehr als sicher gelten und nicht mehr alle Staatsanleihen akzeptieren, dann kommt eben die Krise und diese Krise, also der Fall der Assetpreise wird dann eben von der Zentralbank aufgefangen. Allerdings heißt das ja wiederum, dass die Zentralbank diese neuen Finanzinnovationen quasi legitimiert. Und dadurch hat man später inflationäres Potenzial. Genau. Also zusammenfassend sagt eben Minsky, dass dieser große Staatshaushalt und der Lender of Last Resort, dass die in Verbindung zusammen eben die schwere Depressionen vermindern, aber eben auch ziemlich schnell nach dieser Krise dann wieder einen Investmentboom hervorbringen. Ja. Und er sieht es durchaus als positiv, dass eben diese tiefen Depressionen abgemildert werden und verhindert werden. Allerdings meint er eben, dass es wichtig ist, trotzdem nach was zu suchen, das eben nicht ständig auch Boom und Übertreibung befeuert. Okay. Wenn ich das jetzt richtig... Okay. Ja, Rolf? Wenn ich das jetzt richtig verstanden... Fertig? Ich bin fertig, ja. Ja. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist doch... sind die Aktionen Zentralbank überhaupt nicht dazu angetan, irgendetwas an den Ursachen der Krisen zu beheben, sondern die verstärken doch im Prinzip die Krisentendenz. Und das heißt, alles kann immer nur schlimmer werden, oder? Ja, genau, also so sieht es Minsky auch. Also die Zentralbank ist sowas wie eine Feuerwehr, die das Feuer löscht und dann wieder Stroh drauf schmeißt. Ja, also, ja, genau. Ja, vielleicht ist der zentrale Punkt die Aufgabe einer Zentralbank. Was versteht sie im Moment selbst als ihre Aufgabe, beziehungsweise was sollte sie tatsächlich sein? Welches Modell hat Minsky denn als Basis? Hat Minsky das exogene Geldmodell als Basis, da wo die Zentralbank der Geldeinfüller ist, oder hat Minsky heutige System als Basis? Ich lese durch die Bank heraus, dass er nach wie vor auf dem alten typischen Gold- oder Bargeldsystem, Zentralbanksystem ist. Damals hatte die Zentralbank ja eine Aufgabe. Und wenn wir jetzt fragen, welche Aufgabe hat die Zentralbank in Bezug auf Minsky, dann muss man sagen, welche Aufgabe aus heutiger Sicht, welche Aufgabe hatte denn die Zentralbank? Also zu dem Geldsystembild, das Minsky hat, da würde ich sagen, er hat eindeutig so ein Mischsystem. Also dass die Zentralbank zwar ziemlich viel Macht über die Zentralbankgeldmenge hat, aber dass eben das, was eigentlich volkswirtschaftlich relevant ist, also die Kreditvergabe, dass das ziemlich stark in Hand der Privatbanken liegt und eben die Privatbanken beständig versuchen, sozusagen die Zentralbankbeschränkung, die Zentralbankgeldbeschränkung der Zentralbank zu umgehen. Also ich würde nicht sagen, dass er streng ein exogenes Bild hat, aber auch nicht, dass er streng ein endogenes Bild hat. Einverstanden, er ist schon in Richtung Zwischenmodell unterwegs. Ja, die Aufgabe der Zentralbank, genau, also das finde ich auch das der zentrale Punkt, ja. Und da geht er auch später noch darauf ein bisschen. Also eine Aufgabe ist sicher unstrittig, es ist die Quelle des Bargelds. Und nun, über die Aufgabe, meine ich, braucht man überhaupt nicht weiter drüber reden, das ist erstmal so. Die anderen Aufgaben, die sind viel interessanter. Gut, dann gehe ich mal weiter zur Theorie. Also bisher war es quasi Analyse der vergangenen 40 Jahre und jetzt baut er ein bisschen Theorie auf. Zunächst mal sagt er selber, dass wirtschaftliche Theorie immer gleichzeitig eine Linse und ein Blender ist, oder wie es Arne bezeichnet, Brett vorm Kopf und jetzt kriege ich es nicht mehr zusammen. Naja, egal. Okay, er führt dann kurz aus, was die Standardtheorie ist derzeit. Das ist war damals die neoklassische Synthese. Und da kritisiert Minsky auch ganz stark, dass Keynes quasi missinterpretiert worden ist, dass er großteils nur auf seine Nachfragetheorie reduziert wird und die Angebotstheorie, wie quasi Geld geschöpft wird im Rahmen der Unternehmensfinanzierung, dass man das weitgehend ignoriert hat. Dann führt er kurz auch den Patinkin-Effekt aus. Das ist ein Teil der neoklassischen Synthese. Das ist quasi die Argumentationsweise, warum eine freie Marktwirtschaft zur Vollbeschäftigung tendiert. Ja, jetzt wird's spannend. Genau. Also die Argumentationsweise geht so, dass Arbeitslosigkeit sinkende Löhne und Preise verursacht und dass dann diese Deflation einen Anstieg der realen Geldmenge induziert. Also dadurch, dass quasi man mit dem Geld mehr kaufen hat, wird sozusagen das subjektive Geldvermögen größer. Und wenn man mehr Geld hat, dann gibt man prozentual mehr Geld aus. Und dadurch hat man dann steigenden Konsum und wieder mehr Nachfrage, bis dann schließlich die Vollbeschäftigung erreicht ist. Gut, ja, ich finde es eine ziemlich wilde Theorie, aber es, ja, ich lasse es mal weiter unkommentiert. Vielleicht mal eine Zwischenfrage an die Anwesenden. Müssen wir da weiter drauf eingehen? Ich denke, das ist nicht angebracht. Da verschwenden wir ja nur Zeit mit. Sehe ich genauso. Ich möchte nur vielleicht darauf hinweisen, dass das zwar in vielen Situationen illusorisch erscheint, aber mit Sicherheit auch einen gewissen Wahrheitskern beinhaltet. Wenn auch nicht zu 100%, sind wir uns einig. Ja, okay. Jetzt aus meiner Sicht ist es der realwirtschaftliche Aspekt. Ich habe da vor ein paar Tagen mal vom, wie hieß der jetzt, mein Volkswirtschaftslehrer, der, egal, der hat auf Giffengüter, wurde doch in der Prüfung abgefragt, also die inferiore Güter, also ein Laib Brot zum Beispiel, der Konsum steigt da sogar unter Umständen, auch wenn der Preis eben zulegt, der Preis von Grundbedarfsmitteln, also von existenziellen Bedürfnissen. Es kann unter Umständen eben also wirtschaftlich verkoppelt sein, diese Ausprägung, glaube ich. Okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich würde dann mal weitermachen mit Preisen und Profiten in kapitalistischen Wirtschaftssystemen. Ja, das ist aber jetzt nicht mehr Bestandteil der neoklassischen Synthese, ne? Genau, ja. Also ja, neoklassische Synthese ist jetzt abgehakt. Jetzt macht er seine. Karl-Heinz Brodbeck. Brodbeck war auch so ein Neoklassiker, der lehrte da nur so neoklassische volkswirtschaftliche Theorie da aus der Neoklassik, aber okay. Oder ich ein anderes Mal vielleicht noch. Okay. Genau, also die Theorie, die Minsky hier vorstellt, ist, glaube ich, gar nicht so viel originär von ihm, sondern allgemein von Post-Keynesianern. Aber ich habe keine Ahnung, wer genau ist. So genau kenne ich mich da nicht aus. Okay, seine Hauptaussage ist, dass der Kapitalismus hauptsächlich von den privaten Investitionsentscheidungen getrieben werden. Und die Investitionsentscheidungen hängen eben davon ab, ob man Profite erwirtschaften kann oder nicht. Und dann leitet Minsky mit einfacher Saldmechanik, also er saldiert quasi die Einnahmen und Ausgaben des Unternehmenssektors, und er hält dann eine schöne Gleichung, die Profitgleichung, und die besagt in der einfachsten Form, dass Profite gleich Investitionen sind, also in genau genommen Investitionen plus Staatsdefizit minus Handelsbilanzdefizit plus Unternehmerkonsum, also Konsum aus Profiten, und minus Sparvolumen der Arbeiter. Genau, und um eben Investitionen am Laufen zu halten, müssen auch die Profite erhalten werden. Das ist so seine Grundannahme. Hätte nie. Das Schöne ist, er hebelt damit so eben kurz S gleich I aus. Das hat er nämlich völlig über Bord geworfen. Denn gehen wir mal bei, S gleich I. Und da steht I minus S. Das ist eine Null. Damit bleiben nur DF, BTTF und C übrig. Da er das aber drinstehen hat, kann I nicht gleich S sein. Also das gefällt mir, die Gleichung. I gleich S ist damit erstmal weg. Ja gut, man könnte es auch so lesen, dass I gleich S unter anderem dann stimmt, wenn Haushaltsdefizit und Handelsbilanzdefizit null sind und die Profite vollständig konsumiert werden. Also I gleich S hat noch nie gegolten. Sparen gleich Schulden, dass die Gleichung gilt. Also I gleich S und die Gleichung hier, die der Minsky aufschreibt, die gefällt mir schon deutlich besser. Aber auf jeden Fall hebelt sie I gleich S aus. Ja, vor allem, also er hat sie ja nicht umsonst so aufgeschrieben, also der Sinn der Gleichung ist schon auch, dass es da quasi die Profite der Teil sind, der eben das zukünftige Verhalten bestimmt von den Unternehmern. Und dass das alles andere quasi ja Zustandsgrößen sind von dem System. Gut, er sagt ganz klar, natürlich, wenn ich ein Unternehmen gründe oder wer auch immer, dann mit Sicherheit nicht mit der Absicht, sein eigenes Vermögen zu vernichten, sondern immer mit der Absicht, zumindest nicht ärmer zu werden oder ganz deutlicher, natürlich, um daraus auch einen Gewinn und ein Mehreinkommen oder ein regelmäßiges Einkommen zu generieren. Das nennt sich dann Profit. Was Minsky hier hineinbringt, ist, dass dieser Profit natürlich von anderen Beteiligten in der Wirtschaft abhängig ist. Na, eben, inwieweit habe ich ein Haushaltsdefizit vom Staat oder hat der Staat einen Überschuss, nimmt da was raus, nichtet etwas, dann kann natürlich nicht mehr im Profit auftauchen, das ist völlig unmöglich. Ist ein Handelsbilanzüberschuss da, kann natürlich ein Profit da sein, ist ein Defizit, wird schwerer mit dem Profit. Also die Gleichung gefällt mir insofern, dass sie endlich mal abhebt und sagt, hier sind mehrere Größen im Einfluss drin. Okay. Würde ich zustimmen. Dann geht er ein bisschen in die Details um Preis, Wettbewerb und Kapitalintensität. Er teilt da die Kosten der Unternehmen auf in technologisch bestimmte Kosten der Produktion an sich. Und damit meint er wirklich nur Arbeiterlöhne und Rohstoffe im Prinzip. Und dann Zusatzkosten wie Forschung, Verwaltung, Marketing, Verkaufsorganisation und Finanzierungskosten. Und dann, er unterscheidet auch zwischen kapitalintensiven Unternehmen, bei denen ein großer Teil der Kosten quasi aus dem zweiten Teil, aus den Zusatzkosten, kommt, und weniger kapitalintensiven Unternehmen, wie zum Beispiel ein Friseurbetrieb, bei denen die Nummer 1 dominiert. Stefan? Ja, Zusatzkosten, Thomas, ganz wichtig, Zusatzkosten sind Kapitalkosten dann aus Fremdfinanzierung von, also Kapitalvorfinanzierung, ne? Hab ich ja gesagt, Finanzierungskosten. Das ist de facto der Zins. Das ist der Zins. Minsky unterscheidet hier nicht. Minsky sagt hier nur, zählt nur auf. Es spielt, da steht Finanzierungskosten drin. Es spielt überhaupt keine Rolle zunächst, ob das was vollständig aus Eigenmitteln kommt oder vollständig fremdfinanziert ist. Meist haben wir eine Mischform. Fakt ist, es muss erstmal vorfinanziert werden und es fallen bei einer langfristigen Vorleistung auch im Allgemeinen sehr hohe Ausgaben zunächst an. Aber die könnten auch aus Eigenmitteln kommen. Und selbst da wird Zins unterstellt oder beziehungsweise ein Ertrag des Kapitals, ne, dass die der einspeisende Investoren, also das Kapital halt dann da einfach mit einrechnen oder dann gern zurückhaben wollen als Dividende oder so. Ja, ich weiß, es wird in der heutigen Lehre vermittelt, dass tatsächlich, auch wenn man gar nichts fremdfinanziert hat, werden sogenannte virtuelle Zinsen da für die Eigenkapital oder Eigeneinbringung immer mit eingerechnet. Das sind zwar keine monetären Geldströme, aber ich weiß, dass sie in der Berechnung mit drin sind. Man tut so, als wenn das Fremdkapital wäre. Ja, genau. Ist eingepreist. Okay. Er geht dann weiter und sagt, dass je kapitalintensiver die Unternehmensstruktur ist, desto weniger können die Kosten bei ungünstigen Entwicklungen angepasst werden. Also wenn man jetzt ein riesiges Forschungslabor gebaut hat, dann kann man das nicht einfach einstampfen, wenn jetzt gerade die Konjunktur schlecht läuft. Und wenn man eben einen Friseurbetrieb hat, kann man eben einfach sagen, ja, ich mache jetzt 2 Wochen Urlaub bei dir Mitarbeiter und dann geht es besser. Und genau, das heißt, wenn auf freien Märkten, also wenn man einen sehr freien Markt hat, ohne Marktmacht, hat man auch einen starken Preiswettbewerb und bei fallender Nachfrage sinkt der Preis schnell. Und in kapitalintensiven Unternehmen ist es viel schlimmer als in weniger kapitalintensiven Unternehmen, weil eben in der kapitalintensiven Struktur auch schon ein Haufen Geld für Maschinen und so weiter ausgegeben worden ist und die Kredite bedient werden müssen. Genau. Und deswegen verlangen Investoren und Banker bei kapitalintensiven Unternehmen sowas wie eine gewisse Marktbeherrschung. Also, dass man den Preis gewissermaßen selber vorgeben kann. Also, wenn BMW ein neues Auto rausbringt, dann können die den Preis in gewissem Rahmen beliebig festlegen und sie verkaufen immer Autos. Das heißt, für Minsky sind kapitalintensive Branchen natürlicherweise Oligopole oder Monopole. Und er fasst es so zusammen, dass quasi der Kapitalismus genau deswegen einen Fehler hat, weil er sich eben nicht mit kapitalintensiven Unternehmen verträgt, was ich einen ganz interessanten Punkt finde. Haben das alle verstanden? Erklär mal bitte lieber nochmal. Ich schon. Okay, also es geht darum, dass für kapitalintensive Unternehmen, dass die eine gewisse Sicherheit haben müssen, dass sie ihre Produkte auch zu einem gewissen Preis loskriegen, weil eben vieles vorfinanziert werden muss. Und wenn die Nachfrage einbricht und der Preis auch stark einbricht damit, dann gehen diese Firmen in der Regel pleite, weil sie zu viel schon rein investiert haben, zu viel gekauft haben, zu viel aufgebaut haben. Und wenn eine Firma allerdings eine gewisse Marktmacht hat, dann kann sie bei einem mäßigen Nachfrageeinbruch den Preis trotzdem oben halten und dadurch verliert sie nicht so viel an Einnahmen und kann sich quasi über diese Durststrecke noch halten. Ja, könnte ich die Giffengüter, das Giffenparadoxon nochmal einbringen? Das ist so, dass es eben keine flexible, nach unten flexibles Preisminimum gibt, oder Preismaximum, sondern dass es besteht eben eine, unabhängig von der Preisgestaltung, so ein Nachfragestandard, ein Nachfragepotenzial und das sind die Leute eben bereit, auch für höhere Preise bei Produkten, wo sie täglich, also wo sie wirklich essentiell brauchen und unter jedem Umstand eigentlich nachfragen, auch bereit sind, dann höhere Preise zu bezahlen. Und das wird, glaube ich, auch immer mehr ausgenutzt, ja, dass du höhere Preise in den Bereichen durchsetzen kannst, wo die Nachfrage einfach nicht zurückgeht, sondern wo konstant und so das Volk so was du zum Leben brauchst, ja, so das war ein ganz anderes Thema. Ja, also es geht ja jetzt um Es ist so ein Nischenmarkt und ich glaube, der wird immer mehr erschlossen auch, ja, wenn du da deinen Daumen drauf hast, also auch so Discounter, Aldi, Lidl und so weiter, die das dann ausnutzen, so Sachen. Okay, hat das jeder verstanden mit dieser Marktmacht, die für kapitalintensive Produktionen im Prinzip notwendig ist? Ja, ich denke. Schlüssig. Okay, dann mache ich weiter. Ja, bitte. Im nächsten Kapitel geht es um Investment und Finanzierung, weil also Herstellung von Kapitalgütern und Besitz von Kapitalgütern muss eben finanziert werden, wobei allerdings die Herstellung in der Regel kurzfristige Finanzierung und der Besitz langfristige Finanzierung erfordert. Zum Beispiel, wenn man ein Kraftwerk baut, dann werden die Kosten für Arbeiter, Materialien, Rohstoffe über kurzfristige Kredite bezahlt, um eben unvorhergesehene Entwicklungen gut begegnen zu können. Wenn das Kraftwerk dann fertig ist, dann sucht man eher einen langfristigen Kredit, mit dem man dann das Kraftwerk betreiben kann. Und Minsky führt dann die grundlegenden Behauptungen der Hypothese finanzieller Instabilität auf. Financial Instability Hypothesis. Und das ist Nummer eins, dass kapitalistische Marktmechanismen nicht zu einem dauerhaften, inflationsneutralen Vollbeschäftigungsgleichgewicht tendieren können und dass das gewichtige Schwankungen essentiell im Kapitalismus sind und in der Regel auf finanzielle Sachverhalte zurückzuführen sind. Also eine Wirtschaft mit Preisstabilität und Vollbeschäftigung ist für Minsky quasi ein Übergangszustand zu einem Übertreibungsboom. Weil zum einen Unternehmen durch den Erfolg motiviert, immer mehr bereit sind, Schulden aufzunehmen und andererseits auch Banken positive Erfahrungen machen mit Kreditvergabe, weil eben im Moment die Wirtschaft gut läuft und dadurch auch mehr bereit sind, Kredite zu vergeben. Die Kombination aus diesen beiden Gründen führt dann zu Steigerung von Assetpreisen und dadurch Investitionen und Profiten und letztendlich übertriebenes Wachstum. Er sagt dann auch noch, dass Inflation ja auch wieder Verschuldung motiviert, weil eben durch die Inflation der reale Wert der Restschuld kleiner wird. Also Inflation motiviert auch wiederum Verschuldung. Und erfolgreiche ruhige Zeiten, wie man es zum Beispiel auch jetzt kürzlich erst in der Great Moderation gesehen hat, führen de facto zu einem spekulativen Überschuldungsboom. So, gab ein praktisches Beispiel hier, der Firma Fleiderer Häuser, Holzhäuser, die hat nämlich genau das gemacht. Die sind expandiert und auf immer mehr auf Fremdfinanzierung und dann kam diese lächerliche Störung auf dem Immobilienpreismarkt der USA und das hat Fleiderer endgültig vernichtet. Hätten die mal aufgehört, sondern ihr Geschäft gesund weiterfahren lassen, hätten die diese Störung wunderbar überlebt. Natürlich mit steigenden Assetpreisen und unglaublich vielen lustigen Finanzprodukten, die nachher ja eben diese netten Bankenkrise erst verursacht haben. Ja, also Minsky führt eben aus, dass hohe kurzfristige Zinsen zu hohen Herstellungskosten von Assetgütern führen und hohe langfristige Zinsen zu einem niedrigen Nachfragepreis von Assetgütern. Das heißt, das ist ja klar. muss dann nur die Anreize dann auf der Publikumsseite da betrachten, welche Investitionsanreize da gegeben sind. Gut. Sorry, mach weiter. Das heißt, dass niedrige Zinssätze eben sowohl die Herstellung als auch den Besitz von Kapitalgütern begünstigen und dadurch eben hohes Investment nach sich ziehen. Genau. Was er auch noch einen Seitenpunkt noch mit einbringt, und zwar meint er, dass während der Produktion von Kapitalgütern die Nachfrage nach kurzfristigen Krediten unendlich elastisch ist. Das heißt, dass quasi während der Produktion nahezu jede Kreditzinsen gezahlt werden, weil eben ein halbfertiges Haus, ein halbfertiges Kraftwerk komplett nutzlos ist. Und ja, das heißt, wenn das Angebot an Krediten also nicht elastisch genug ist, dann können die Zinsen sehr stark kurzfristig steigen. Und das rechtfertigt meiner Meinung nach auch das Vorgehen der Notenbanken, dass sie den Leitzins vorgeben und eben nicht die Geldmenge, weil sonst der Zins möglicherweise wie wild oszilliert. Okay. Rolf hat eine Wortmeldung. Ja, also dieses Beispiel verstehe ich nicht ganz. Eine Investition, die getätigt wird, die wird doch nur dann vorgenommen, wenn vorher die Finanzierung gesichert ist. Dieses Beispiel mit dem halb fertiggestellten Haus oder Kraftwerk leuchtet mir nicht ganz ein. Ja, mir auch nicht, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, ob das jetzt, wenn ein Haus gebaut wird oder sowas, wird die Finanzierung im Allgemeinen vorher geregelt, meist schon über den Endbetrag. Und dann läuft das so ab, also beim Haus weiß ich es, 30% werden bezahlt, bevor die Arbeiten losgehen. Und alles Weitere wird immer nach weiteren Bauabschnitten bezahlt. Aber der Zinssatz liegt in dieser ganzen Zeit schon fest, ändert sich nichts. Was mir auffällt hier ist, dass hier etwas im Widerspruch zu der anderen Theorie steht. Je niedriger die Zinsen, desto weniger lohnt sich eine Geldanlage. Und hier sagt eine andere Theorie, ja, desto mehr ist der Anreiz, sein Geld auszugeben, auch investiv auszugeben. Und Minsky sagt ja, niedrige Zinsen führen zu hohem Schuldenfinanzierungslastigen in Investment. Also hier gibt's wohl auch zwei Sichtweisen, von der ich behaupte, beide sind nicht falsch, aber jede für sich alleine ist falsch. Ja, aber zusammen sind sie stimmig, oder Axel? Man muss den Zinsbegriff, denke ich, da weit genug ausführen. Also den da übertragen auf so investive, riskantere Investitionsmöglichkeiten. Also wo ja auch eine Rendite erzielt wird, ein EBITDA, wo dann was zurückkommt, ja, aber eben nicht über Zinsen bei der Bank, sondern über eine Rendite und Dividenden und sowas. Okay, also die euren Einwand bezüglich Finanzierung von jetzt im Hausbau oder so, ja, stimmt, wenn dieses Hausbau wirklich auch so finanziert wird. Also das ist eben das, was Minsky als Hedge Finance abgesicherte Finanzierung bezeichnet, dass man die Finanzierung von einem kompletten Projekt im Vornherein klarstellt. Allerdings wird das vielleicht nicht immer gemacht. Also es kann auch sein, dass man eben, ja, da bin ich auch nicht so genau in den Details drin, aber er meint, Minsky stellt es schon so dar, dass eben auch solche großen Investmentprojekte teilweise erst unterwegs dann ausreichend finanziert werden. Okay, Minsky ist ein Ami, US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, ja. Steht hier. So, und damit ist mir das schon klar. In USA läuft es anders als in dem stabilen Europa. Hier in Europa ist die Finanzierung, von wenigen Ausnahmen abgesehen, vorher fix. Die wird vorher festgezurrt. Mit einer ganz gewaltigen, wenn man zum Teil sehr langen Zinsbindungsfrist. In USA ist das richtig. Die leben von heute auf morgen. Und von daher sind Minskys Aussagen auf USA bezogen, ich sag mal sogar korrekt. Okay. Im nächsten Kapitel, Financial Commitments and Instability, das ist im Prinzip so der Kern seiner Theorie, also das, was wirklich er selber an wesentlichen neuen Punkten gefunden hat. Und zwar unterscheidet er eben drei Arten von Finanzierungen. Abgesicherte Finanzierung, Hedge Finance. Das sind Finanzierungen, bei denen die laufenden Einnahmen der Aktivseite alle Zahlungsverpflichtungen der Passivseite decken. Also sowohl Zinsen als auch Tilgung der Schulden, wie sie geplant sind. Die zweite Art nennt er spekulative Finanzierung oder Speculative Finance. Die liegt dann vor, wenn die Zahlungsverpflichtungen der Passivseite zumindest zeitweise nicht komplett aus der Aktivseite gedeckt werden können. Das heißt, es laufen gegebenenfalls Kredite aus, die nicht mit den Einnahmen getilgt werden können und dann durch Anschlusskredite zum Beispiel ersetzt werden. Also das heißt, dass zum Beispiel langfristige Aktiva über kurzfristige Kredite finanziert werden. Die insgesamte Höhe der Schulden nimmt jedoch nicht zu. Und in der dritten Art von Finanzierung, das nennt er Ponzi Finance, das ist ähnlich der spekulativen Finanzierung, nur dass in dem Fall die Aktivseite nicht einmal die Zinsen der Passivseite decken kann und dadurch das Unternehmen sich netto neu verschuldet im Laufe der Zeit. Was man vielleicht dazu sagen soll, ist, dass Ponzi Finance nicht notwendigerweise gleich ein Betrug sein muss, auch wenn es erstmal nach einem Betrüger benannt ist, sondern dass es auch sowas sein kann wie ein Unternehmen, das jetzt ein bisschen spekulative Forschung finanziert, die möglicherweise in 2 Jahren einen riesen Durchbruch hat und dann profitabel arbeitet, aber eben im Moment wird das Eigenkapital kontinuierlich weniger. In der Regel auf Kosten Dritter gehe ich dann. Wenn es was für Patente oder sowas, das dann auf Kosten der anderen Unternehmer oder Bürger, wo dann das mitzahlen einfach. Stefan, kannst du bitte nicht so viel dazwischen reden? Ich versuch's. Und der springende Punkt ist, dass die abgesicherten Finanzierungen eben unabhängig von den Bedingungen des Finanzmarkts sind und die anderen beiden teilweise empfindlich darauf reagieren. Und dann führt er genau aus, warum eben eine von Hedge Finance dominierte wirtschaftliche Situation Wachstum von den anderen beiden Arten der Finanzierung nach sich zieht. Und zwar in einem System mit großem Anteil von Hedge Finance sind die langfristigen Zinsen signifikant höher als die kurzfristigen Zinsen. Und dadurch kann man eben Profite machen, indem man spekulativ finanziert. In einem Hedge Finance dominierten Wirtschaftssystem sind wenig Schwankungen und dadurch steigt im Laufe der Zeit das Vertrauen von Bankern in die Stabilität des Systems, was dazu führt, dass sie niedrigere Liquiditäts- und Eigenkapitalpuffer vorhalten und damit eine Bilanzverlängerung effektiv betreiben, was in der Realwirtschaft eine Erhöhung der Geldmenge bedeutet. Und diese gesteigerte Liquidität im Nichtbankensektor sowie die wachsende Akzeptanz von Fremdfinanzierung, weil eben das System so stabil läuft, lässt wieder die Kapitalgüterpreise steigen und dadurch hat man höhere Investitionen, höhere Profiterwartungen und höheren Barwert von Kapitalgütern. Dann kommt noch dazu, dass durch die Preissteigerung von Assets auch das Eigenkapital von Unternehmen und Banken wächst, was den Investmentboom weiter befeuert. Und wenn man Preissteigerung von Assets erwartet, dann lohnt sich eben auch gegebenenfalls spekulative und sogar Ponzi-Finanzierung. Ja, und in dem nächsten Zitat schreibt er eben, dass die Profitmöglichkeiten innerhalb eines robusten finanziellen Systems bewirken inhärent, also endogen quasi, einen Übergang zu größerer Fragilität und Instabilität. Und wenn dann spekulative und Ponzi-Finanzierung einen großen Teil ausmacht, dann können eben kleine Veränderungen in Zinssätzen schon große Probleme nach sich ziehen. Fragen? Also für mich steht da ganz einfach, sind die Kredite und die Finanzierung von Banken gesund? Das heißt, direkt dorthinter steht ein verwertbar, versteigerbares, pfändbares Gut, haben wir Stabilität. Kommt es dazu, dass die Aktiva von Banken, also die Vermögenswerte von Banken, krank werden, sprich Finanzprodukte und spekulativ, kommt es zu Schwankungen und auch schon kleinste Störungen verursachen die berühmte Bankenkrise. Lese ich heraus, es kommt nur auf die Aktiva insgesamt an. Sowohl bei Banken, dazu sehr entscheidend, als auch natürlich in Firmen. Ja, ich glaube, das ist zu kurz gedacht, Minsky sieht schon auch die Passivseite. Also ihm geht es eher darum, dass die Passivseite auf die Aktivseite zugeschnitten ist. Also dass eben auch der Kredit, der eben, also dass man zum Beispiel einen Kredit auf ein Asset draufschneidert quasi. Genau, und das ist ein Kredit. Und genau der darf nicht sein. Weil dieser Kredit auf dem Asset hat keine Durchgriffsmöglichkeit auf ein direkt verpfändbares und versteigerbares Gut. Jetzt sieht aber ganz konkret umgekehrt aus, oder? Muss ich da mal Rolf kurz, nicht die Passivseite. Ganz kurz, die Passivseite nicht auf die Aktive, aber die Aktive auf die Passivseite aus meiner Sicht. Ja, Rolf? Ja, also ich sehe jetzt hier einen ziemlichen Bruch, während er vorhin über Die Realwirtschaft gesprochen hat, kann ich das an der Stelle gar nicht mehr nachvollziehen. Also dieser Abschnitt, den du jetzt gerade vorgestellt hast, scheint sich doch nur auf Spekulationen zu beziehen, ohne dass irgendeine realwirtschaftliche Investition da im Hintergrund steht. Oder wie seht ihr das? Nee, also ich sehe das ganz anders. Ich glaube eher, dass Minsky erkannt hat, dass es nicht so eine starke, nicht so eine, also dass man nicht strikt trennen kann zwischen Finanzsektor und Unternehmenssektor, sondern dass auch Unternehmen, die eigentlich realwirtschaftlich arbeiten, schon auch eben eine Passivseite haben, wie sie eben diese realwirtschaftliche Arbeit finanzieren. Und es kann, wenn man sozusagen langfristige Finanzierung, wenn die teurer ist als die kurzfristige Finanzierung, dann kann quasi ein Unternehmen gleichzeitig realwirtschaftlich sinnvolle Dinge machen auf seiner Aktivseite und die Passivseite aber für Spekulationen im Prinzip nutzen, indem eben das Unternehmen lieber die billigen kurzfristigen Kredite nimmt, anstatt die langfristigen, die eigentlich besser zu der Aktivseite passen würden. Aber er spricht doch in diesem Abschnitt nur noch über Nachfrage nach Investitionsgütern. Und das macht aus meiner Sicht makroökonomisch gar keinen Sinn. Er muss eine Betrachtung über die Gesamtnachfrage berücksichtigen. Wenn er das nicht tut, dann bewegt er sich dann auch nicht mehr im Rahmen der Saldenmechanik. Also das ist mir nicht verständlich. Okay. Also er sieht halt die Asset-Preissteigerungen quasi auch das, was halt Investitionen hauptsächlich motiviert und Investitionen halt als treibende Kraft des Kapitalismus. Ja, aber dann blendet er doch die Nachfrage aus und beschäftigt sich nur mit der Angebotsseite und das macht nach meinem Verständnis keinen Sinn. Ja, das kann man ihm vielleicht vorwerfen, ja. Also ihm geht's hauptsächlich eben um die Angebotstheorie von Keynes, die er sozusagen entdeckt, rausgefiltert und weiterentwickelt hat. Aber man kann schon sagen, dass er da die Nachfrage ein bisschen außen vor lässt. Ich weiß allerdings nicht, ob man die jetzt innerhalb dieses Kapitels, innerhalb dieser Theorie, ob die da dringend notwendig ist oder ob die nicht davon ein bisschen unabhängig ist. Könnten wir das mal ausführen, die Angebotstheorie von Keynes? Ja, das ist ja im Prinzip die Angebotstheorie von Keynes, behauptet er zumindest. Was genau jetzt, die Aktivseite der Unternehmen oder die Aktivseite der Banken? Weil da sehe ich einen gravierenden Unterschied. Das ist ja so ein Katalysator, die Banken zwischendrin, und ich sehe die Aktivseite der Banken dann als das Ursache auslösende Problem da. Also ich bin auch sehr irritiert. Keynes verbinde ich viel mehr mit der Nachfrageseite. Keynes ist ja auch der Deficit Spending sagt. Und das ist erstmal Nachfrage. Also ich habe da im Moment bin ein bisschen orientierungslos. Naja klar, also das klar, Keynes viel Nachfragetheorie gemacht, aber eben nicht nur. Und das ist auch was Minsky eben kritisiert, dass die Nachfragetheorie von Keynes halt aufgegriffen worden ist, teilweise auch verfälscht, aber immerhin, und die Angebotstheorie aber völlig unter den Tisch gefallen ist. Also ich glaube nicht, dass Minsky die Nachfragetheorie völlig ignoriert, sondern ich glaube eher, dass er halt den Fokus da auf andere Sachen legt. Ja, genau. Neoklassische Adoption von Keynes ist nicht Keynes, schreibt Rolf Gart, stimmt, das schreibt er auch explizit in dem Buch eigentlich. Ich habe Keynes leider selber nicht gelesen. Ich habe Minsky nur halb gelesen und Keynes gar nicht, aber deswegen denke ich trotzdem, dass es ein Unterschied ist zwischen der Unternehmensseite da der Bilanzposten und der Banken, was die da in den Büchern auf der aktiver Seite besonders haben. Weil auf der aktiver Seite, das sind doch diese drei Punkte hier, Moment, abgesicherte Finanzierung und was dann auch die anderen zwei Punkte induziert, die spekulative und Ponzi-Finanzierung. Das kommt auf der aktiver Seite der Bankenbilanz da zustande erst. Nicht bei einem Unternehmen drin, oder? Also bei Unternehmen sehe ich das auch ganz primitiv und ganz naiv. Und ich glaube, ich bin dazu 100% richtig. Auf der Passivseite von Unternehmen stehen nur zwei Positionen. Fremdfinanzierung, Fremdkapital und Eigenkapital. Wobei man jetzt eine Unterscheidung im Fremdkapital machen kann, direkter Bankkredit oder ein verbriefter Kredit, aber letztendlich ist das alles nur eine Fremdfinanzierung. Und mehr Position sehe ich bei einer Nichtbankenbilanz nicht. Ja klar, aber es hat doch eine maßgebliche Rolle, wie diese Fremdfinanzierung genau ausgestaltet ist. Da sehe ich aber auch nichts groß Spekulatives, sondern das kann weder steigen noch fallen, das kann, wenn im Ideal verfällt ist. Auf der Gegenseite steht die Aktivseite, dort stehen die Vermögensseite. Die Vermögensseite, Axel. Die kann spekulativ bewertet werden. Die Passivseite kann nie spekulativ bewertet werden. Wieso, Axel? Du erinnerst dich doch an den Herrn Ponzi und der war auch keine Bank und hat trotzdem spekulativ agiert. Was hat er gemacht? Er hat die nur Passivseite quasi benutzt, indem er langfristige und kurzfristige Finanzierung gegeneinander ausgespielt hat. Ja, also da bevor ich da den Ponzi herziehe, gehe ich lieber zu Mühnemann. Mühnemann war hier in Deutschland aktiv und hat das ganz genial gemacht, bis die Zinskurve umgekehrt. Aber Mühnemann kennt ihr gar nicht, nehme ich an. Ja, aber Axel, also das ist schon wichtig. Auch die Passivseite kann ein Problem sein. Wenn jetzt eine Unternehmen ein Atomkraftwerk betreibt, das steht auf seiner Aktivseite. Und auf der Passivseite hat es nur lauter Kredite, die in einer Woche auslaufen. Und dieses Unternehmen ist total anfällig für Schwankungen im Finanzsektor. Wenn der Zinssatz für diese Kredite um 1% steigt, dann ist das Unternehmen möglicherweise voll am Arsch. Ja, aber wo ist das Problem darin? Aber wo ist für USA mag das alles zutreffen. Also hier im europäischen Raum haben wir normalerweise gesunde und langfristige Finanzierung und nichts aus auf der Passivseite. Man weiß vorher, dass was ausläuft. Kredite haben normalerweise eine Laufzeit. Manche haben 30 Jahre, andere haben kürzere. Ja, man macht doch mal 5 Jahre. Die laufen regulär aus und normalerweise kümmert man sich rechtzeitig drum. Warum das mit einmal nicht mehr stattfinden soll, das mag damit zu tun haben, dass immer kurzfristiger gedacht wird. Ja, aber also das, Wischer? Ja, ich würde sagen, aber Minsky beschreibt doch nur verschiedene Varianten. Ob was jetzt irgendwie vorkommt oder nicht vorkommt, ist doch vollkommen irrelevant. Er beschreibt einfach nur die verschiedenen Varianten. Wichtig ist doch zu verstehen, dass es die Varianten gibt. Ja, und es geht auch darum, dass man eben, wenn in der Regel alles langfristige Investment auch langfristig finanziert wird, dann kann sich sozusagen ein Unternehmen dazwischen schalten und eben langfristige Kredite anbieten und dafür das selber mit kurzfristigen Krediten finanzieren und dadurch einen Gewinn machen. Also immer wenn, Minsky sagt quasi, immer wenn diese Profitmöglichkeiten existieren, werden sie auch irgendwann mal ausgeschöpft werden. Jetzt hast du den Kern getroffen. Es hat sich jemand dazwischen geschaltet. Das Unternehmen selbst hat nach wie vor seine Finanz. Es hat sich jemand dazwischen geschaltet. Das heißt, die direkte Verbindung zwischen dem Unternehmen und finanzierender Bank ist durch einen Mittler dazwischen und nur der kann das Ponzi überhaupt betreiben. Das Unternehmen könnte es auch, wenn zunächst passt es, wollen und das mittel- und langfristig immer zu einer Störung führen, weil dieses Konstrukt geht nicht auf. Das hat die Instabilität in Genen drin. Ja, weil der freie Markt zeitweise ausgesetzt ist, Axel. Das heißt durch einen Staat oder durch Patente, Eigentumsrechte oder sonst was, was dazwischen drin reinspielt. Ja, Axel, das ist doch genau seine Aussage, dass eben spekulative Finanzierung eben gefährlich ist. Und du kannst nicht einfach sagen, gut, bei uns ist immer alles Hedge Finance, deswegen trifft seine Theorie bei uns nicht zu. Weil das glaube ich nämlich auch nicht. Das ist auch nicht so. Axel baut sich da ein paar Wolkenschlösschen. Wenn das alles für Lichtbanken läuft, ist mir das völlig egal. Nein, Axel, das ist eine Pleite und andere, das stört mich überhaupt nicht. Mich stört es nur, wenn es in Richtung Banken geht, weil das belastet nachher, das vernichtet Geldvermögen von den allen Steuerzahlern, wenn man die Bank pleite gehen lässt. Alles andere ist Spielcasino. Sag ich, darf man machen. Die Bank ist Spielcasino, nicht alles andere, oder? Gerade mit Hilfe der Bank, ne? Was willst du groß spielen, wenn nicht die Bank da die spekulative und Ponzi-Finanzierung mit einbringen würde? Sehr begrenzt. Ja, Axel, aber du hast schon verstanden, wie das halt funktioniert, warum eben ein von Hedge Finance dominiertes Wirtschaftssystem schon dazu tendiert, dass immer irgendwelche Leute dann zunehmend anfangen, spekulative Finanzierung zu betreiben. Also oben habe ich unter Hedge Finance, eine ganz klare Aussage verstanden ist. Hedge Finance bedeutet, direkt hinter diesem Kredit steht ein verwertbares, ein real existierendes Vermögensgegenstand. So habe ich Hedge Finance immer im Moment verstanden, nach der Übersetzung, die hier steht. Das mag sein, dass ich das vollkommen falsch verstanden habe. Ja, es kommt schon hin. Also es geht darum, dass auf der Aktivseite eben was steht, was Zahlungsverpflichtungen erzeugt, die mit der Passivseite übereinstimmen. Dann habe ich es falsch verstanden und muss meine Gedanken an der Stelle umkehren. Also es geht nicht darum, dass es richtig besichert ist. Also wenn du auf der Aktivseite irgendwie bloß einen Goldbarren hast, dann bräuchtest du quasi auf der Passivseite auch einen Kredit, der keine Tilgung und keine Zinsen hat, um das Hedge zu finanzieren. Wenn ich auf der Aktivseite nur Verbriefung, Schuldverschreibung von Unternehmen habe und auf der Passivseite nur Verbindlichkeiten von dem, wo ich die Gelder hergezogen habe, dann habe ich nämlich eine, dann bin ich keine Bank, dann habe ich ein Zwischending. Ja, das ist der typische Mühnemann gewesen. Okay. Weitermachen, weil weiter unten, da kommen noch ganz, ganz fantastische Aussagen, die zu einem Teil ins Programm und ins Wissens der Piratenpartei Einzug halten müssen. Ja, ich mache schon weiter. Ich wollte bloß noch ein bisschen hier die Theorie ausdiskutieren, aber wenn es keine Fragen mehr gibt, dann würde ich auch weitermachen. Den Part 4 habe ich nicht so jetzt in den Wiki-Artikel übernommen, weil ich nicht so viele neue Erkenntnisse da gefunden habe, sondern eher nochmal ein Durchkauen von dem vorherigen. Deswegen kommen wir jetzt zu Part 5, der ist Policy, also Reformvorschläge. Insgesamt kann man Minskys Vorschläge zusammenfassen, dass er einen Kapitalismus haben will mit niedrigem Investment, hohem Konsum, Ausrichtung auf Vollbeschäftigung und mit kleinen Unternehmen. So, also ersten Punkt, den er ausführt, ist den Staatshaushalt. Also ein großer Staatshaushalt ist eben für ihn notwendig, um realwirtschaftliche Schwankungen antizyklisch auszugleichen. Und die Größe des Staatshaushaltes gibt er an, sollten mindestens so groß sein wie die üblichen Investitionen, weil eben Staatsdefizit dann die abfallende Investitionen auffangen müssen. Da empfiehlt er jetzt 16-20% des Vollbeschäftigungs-BIP, wobei das die Frage ist, ob das noch alles heute so gültig ist. Und er sagt eben, dass eine ungünstige Ausgestaltung des Staatshaushalts, also weil eben auch bei so einer Größe viele Steuern und so weiter erhoben werden, dass es zu Fehlallokation, Inflation und Ineffizienz führen kann. Okay, und dann macht er mehrere kleinere Vorschläge. Zum einen ein Beschäftigungsprogramm, gut, das ist eher ein größerer Vorschlag, das kommt nachher nochmal im Detail, in Höhe von 1,25% BIP und ein Kindergrundeinkommen in Höhe von 1,33% BIP. Das wären dann $75 monatlich bis zum Alter von 16 Jahren. Er sagt des Weiteren, dass Sozialleistungen wie das Kindergrundeinkommen mitbesteuert werden sollen. Transferleistungen müssen so gestaltet werden, dass sie nicht Beschäftigung verhindern. Rolf, also er hat es tatsächlich ziemlich im Detail durchgerechnet und es wäre, also das ist so ein Vorschlag von ihm, er sagt auch nicht, dass man es genauso machen muss, sondern er gibt es mal als Vorschlag. Und ich finde es eigentlich auch ganz gut, dass er das ein bisschen mit Zahlen macht, weil man sich dann vorstellen kann, was das für einen Umfang haben soll. Ja, also würde mich interessieren, diese Darstellung dann auch zu besprechen, näher zu betrachten. Okay. Die Zahlen selbst, mit denen kann ich jetzt im Moment nichts anfangen. Ja. Ja, gut, aber man hat ein bisschen so eine Größenordnung im Kopf. Okay. Ja, also mit Transferleistungen zum Beispiel, wie es jetzt in Deutschland ist, dass man, wenn man Hartz IV empfängt, nur bestimmte Grenze dazu verdienen darf, dass man solche im Prinzip Eintrittsbarrieren in den Arbeitsmarkt, dass man die verhindern soll und abschaffen. Und was er auch sagt, was ich ganz interessant fand, dass der Staat langfristig ausgeglichene Haushalte fahren soll. Also er sagt da, es ist an Staatsschulden ist nichts Besonderes und ein Run von Staatsschulden kann quasi auch passieren. Also, dass die Leute keine Staatsschulden mehr kaufen, weil sie das Vertrauen in den Staat verlieren. Deswegen meinte er, dass der Staat langfristig schon einen ausgeglichenen Haushalt haben soll. Wollen wir das gleich mal diskutieren, oder? Also hier kommt wieder zum Tragen so ein Schwerpunkt exogenes Geldsystem. Weil aus der Saldentechnik heraus sind Staatsschulden für mich immer noch der Gegenpart zu den individuellen Finanzpolstern, sprich Sparleistungen, die insgesamt im System vorhanden sind. Und Rudi hat mal vor über einem Jahr schon eine Gleichung oder eine Sichtweise ins Spiel gebracht, die ich für sehr sinnvoll halte. Er sagt nämlich, der ausgeglichene Haushalt eines Staates ist in dem Moment erreicht, wenn seine Einnahmen seine regulären Ausgaben abdecken und die Neuverschuldung in Höhe des übrig gebliebenen Sparvolumens ist, nachdem er das Handelsbilanzdefizit abgezogen hat. Und damit wird nämlich die Staatsschulden des Steuerzahlers Geldvermögen. Und wenn Steuerzahler mit einmal keine Staatsanleihen mehr kaufen, also das Geld wieder herausnehmen, dann verfügen sie halt über Geldvermögen. Direkt. Rolf? Mir ist auch nicht ganz klar, welchen Sinn eigentlich Staatsanleihen in Händen von Unternehmern haben. Nach meinem Verständnis ist ein Unternehmer jemand, der ein Risiko eingeht, um Profit zu machen. Hat er jetzt einen Überschuss, den er in dem, was er betreibt, wo er das Know-how hat, aufgrund fehlender Nachfrage nicht investieren kann, dann erhöht sich seine Spekulationskasse und der kann quasi dieses Geld dann anderen Unternehmern gegen entsprechenden Zins bereitstellen, damit die was Vernünftiges draus machen, weil die vielleicht eine Nachfrage haben. Wozu in aller Welt braucht ein Unternehmer Staatsanleihen? Oder anders gesprochen, welches Interesse hat denn der Staat, dass Staatsanleihen in die Hände von Unternehmern kommen? Also was ich nachvollziehen kann, ist, dass einmal eine Staatsverschuldung makroökonomisch sinnvoll ist, dass das aber dann doch verknüpft werden soll mit der Vermögensbildung von Nichtunternehmern. Ja, so, also ja, darf ich kurz Unternehmen haben heute zunehmend hohe Cash-Bestände. Ob man da die EADS nimmt mit ihren jetzt mal über 20 Milliarden und gerade ganz aktuell Apple mit 168 Milliarden, das waren es Dollar halt, ja. So, und die liegen da jetzt erstmal rum. Und die haben die auch nicht weiter vor, im Moment investiv oder auf irgendeine andere Art und Weise auszugeben. Das heißt, die legen sie an. Und dann kaufen sie halt unter anderem auch Staatsanleihen. Einfach um dieses Geld irgendwo erstmal zu parken. Und der Staat hat überhaupt keinen Einfluss darauf, wer sie kauft. Der Staat darf sie nach heutigem Muster, damals war es anders, nur noch an Banken verkaufen. Und an wen die Banken das verkaufen, da hat der Staat momentan noch kein Regelwerk erlassen. Okay, also Rolf, ich kann deinen Einwand schon verstehen. Ich bin da, glaube ich, auch ziemlich auf deiner Seite. Also ich finde auch, dass eigentlich das nicht so viel Sinn macht. Vor allem, wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke. Ich meine, man hat in Amerika allgemein und Minsky, glaube ich, auch ein bisschen einen staatsskeptischeren Blick als in Europa. Und de facto haben wir ja auch eher so ein Privatbankensystem als ein Staatsgeldsystem. Und de facto ist es ja auch so, dass ein Staat in Probleme geraten kann, wenn er, also dass es möglicherweise passieren kann, dass eben der Markt sozusagen keine Staatsanleihen mehr kaufen will. Und Minsky meint eben, dass ein Staat deswegen ausgeglichene Haushalte fahren sollte, damit er seine Staatsanleihen platzieren kann. Also es ist schon ein bisschen auch betriebswirtschaftliches Denken hier. Staatsanleihen sind für Unternehmen direkte Liquidität. Abgesichert, wie Minsky auch ausgeführt hat, weil es eine Zentralbank gibt in den USA, die Fed, die dafür sorgt, dass der Preis der Staatsanleihen nicht nennenswert unter den Nennwert fällt. Und damit sind Staatsanleihen geparktes Geld, die nichts anderes darstellen wie Tagesgeld. Sofort liquidierbar, weil Wiederverkauf an eine Bank und stabilisiert im Preis durch die Zentralbank. Kannst du den letzten Satz, den du eben gesagt hast, nochmal wiederholen? Staatshaushalt soll ausgeglichen sein, weil? Weil es eben auch sein kann, dass die freien Märkte quasi den Staat nicht mehr finanzieren wollen, also keine Staatsanleihen mehr kaufen sollen und dadurch der Staat eben kein Geld mehr kriegt. Ja, daran sieht man, dass Minsky ein rein endogenes Geldsystem im Kopf hat. Ne? Ja, das finde ich doch eine gute Sache. Das ist ja genau das, was wir heute als Problem definieren, auf andere Art und Weise, aber ja, ansonsten... Aber jetzt sprechen wir doch über Optionen, die Minsky schildert. Und da denke ich, ist das nicht ganz angebracht. Wir haben de facto kein rein endogenes Geldsystem und Lösungen für Krisen darin zu suchen, also nur innerhalb eines rein endogenen Geldsystems halte ich nicht für zielführend. Was ich auch sehe ist, Unternehmen wollen ja auch gar nicht großartig Fremdfinanzierung ablösen. Denn wenn wir jetzt gerade in die letzten Jahre hineingucken, wo die großen Unternehmen, bleiben wir mal bei den DAX-Unternehmen, immer größere Cashbestände aufbauen, auf der anderen Seite auslaufende Finanzierungen haben. Jetzt könnte man ja die Cashbestände nehmen, die Finanzierung damit abzulösen. Ist Bilanzverkürzung. Was dran glauben muss, ist natürlich eine Liquidität oder eine potenzielle Liquidität. Weil aber die Finanzierung nicht abgelöst wird, die Fremdfinanzierung, besteht ein unglaublicher Bedarf, warum auch immer, an Verfügungsmitteln. Und ob Minsky das so berücksichtigt hat, das wage ich sehr stark zu bezweifeln. Das gleiche gilt für den Privatsektor. Der Privatsektor auch. Jeder von euch, und zwar jeder Einzelne, der gilt, möchte gerne im Hintergrund ein Finanzpolster haben. Und zwar Geld, nicht irgendwelche großartigen Anlagen oder sonst was, sondern umgehend und kurzfristig liquidierbar, dass es wieder Zahlungsmittel werden. Ja, ich finde auch, dass Minsky da schon ein bisschen inkonsequent ist, weil er quasi sagt, ja, es kann auch sein, dass eben keine Staatsanleihen mehr platziert werden können. Was er halt aber vorher explizit auch sagt, ist, dass die Zentralbank ja alle Assets stabilisieren kann, wenn sie das will. Und ja, im Prinzip meint er quasi, also implizit sagt er damit, dass die Zentralbank und der Staatshaushalt nicht notwendigerweise zusammenarbeiten, was natürlich irgendwie auch nicht sein muss. Also die können ja schon auch gut zusammenarbeiten, dann sollte sowas nicht passieren. Ja, also gut. Aber da sind wir wohl dann quasi eher anderer Ansicht als Minsky. Du hast vorhin gefragt, Aufgabe von Zentralbanken. Haben wir jetzt nicht in diesem Moment, oder hast du nicht in diesem Moment, oder Minsky, ganz genau eine zweite Aufgabe einer Zentralbank gerade sehr deutlich herausgearbeitet, Stabilisierung von oder die Absicherung von Marktpässen für diese netten Güter des Wertes fallen. Das ist, nun ist die Frage, für was macht die Zentralbank das alles? Macht sie das für Staatsanleihen? Sage ich, super. Macht sie das für hochspekulative, die gerade aus irgendwelchen Gründen 20 Mal teurer sind, als überhaupt ihr innerer Wert ist, dann sage ich, das mag kurzfristig sinnvoll sein, aber mittel- und langfristig ist das nicht gut. Die Aufgabe von Zentralbanken ist die Stabilisierung in diesen komischen Märkten. Also ich habe hier auch nochmal einen Vorschlag zum Sinn und Zweck von Zentralbanken. Ich hatte das schon mal über die Mailingliste angesprochen, aber das scheint nicht so von Interesse gewesen zu sein. Aber ich will nochmal hier einen Versuch wagen. Also wenn man ein Geldsystem betrachtet, eine Kredit finanzierte Wirtschaft, die hat es auch schon gegeben, bevor es Banken gab. Ich glaube nicht so recht, dass in einer halbwegs komplexen Wirtschaft je Tauschwirtschaft betrieben worden ist. Das heißt, in einem nullstufigen Banksystem gab es immer Forderungen und Verbindlichkeiten zwischen den Marktteilnehmern. Sonst kommt halt eine komplexe Wirtschaft überhaupt nicht in Gang oder zustande. Und das Problem dabei ist, dass halt die einzelnen Marktteilnehmer eigentlich was ganz anderes treiben, irgendeine Art von Wertschöpfung, zusätzlich auch noch sich Gedanken machen müssen über halt die Bet derjenigen, denen sie Verbindlichkeiten eingeräumt haben. Und dann ist halt die Innovation Bank insofern sehr sinnvoll, als durch eine Spezialisierung stattfindet, dass es eben einen Bereich gibt, die Banken, die eben diesen Part übernehmen, die halt Bonität, Ausfallrisiko bewerten und einpreisen über den Zins. Und wenn man jetzt ein zweistufiges Banksystem hat, bei einer Zentralbank, denke ich, daraus kann man die Aufgabe der Zentralbank ableiten. Also auf der Banken ist es die Bonität, das Ausfallrisiko von Verbindlichkeiten gegenüber Nichtbanken einzuschätzen. Und dann ist logisch folgernd für mich die Aufgabe der Zentralbank, dass sie eben das Gleiche mit den Banken macht. Das ist nach meinem Verständnis eine Kernaufgabe rein innerhalb der eines endogenen Geldes. Ja. Ja, klingt gut. Ja, und dieser ganze Zauber mit der Inflation macht für mich, also Aufgabenstellung der Zentralbank, Inflationsfreiheit oder ein bestimmtes Inflationsziel anzustreben, macht für mich auch wenig Sinn, weil solange es nicht kostet, die Wirtschafts- und Fiskalpolitik des Staates dafür oder kann man dafür Sorge tragen, dass dieser Zustand erreicht wird, dass halt die fehlende Nachfrage durch den Staat erzeugt wird. Und bis dahin, ich meine, wir haben ja seit Jahrzehnten keine Vollbeschäftigung, bis dahin besteht überhaupt keine Gefahr, dass Inflation entsteht, außer das hatten wir eingangs auch erwähnt, Krise 1973, wenn eine Inflation rein durch die Angebotsseite entsteht. Also im Prinzip klopft sich da die Zentralbank auf die Schultern, weil sie eine Aufgabe erfüllt hat, die sie überhaupt nicht verfehlen kann, egal was sie macht. Rolf, es geht ja nicht nur um die zukünftige jetzt Geldpolitik gegenüber den Geschäftsbanken. Okay. Axel? Also das Phänomen Inflation ist alles andere als geklärt und gelöst. Wie die entsteht, warum die entsteht, warum sie mit einmal nicht mehr entsteht. Und das stimmt immer an. Warum entsteht die Inflation nicht? Vor einem Jahr ist herumgepostet von Abenomics, Japan, endlich wird das Inflation. Jetzt schreiben wir an 2014, Ende die wahre Inflation in Japan ist wieder bekannt. Die haben alles Mögliche gemacht. Und wo ist sie? Bei 0,3%. Also genau innerhalb des Rahmens, wo sie die letzten 25 Jahre herumgurkt. Und daraus schließe ich das Phänomen Inflation, da kann viel drüber gesprochen werden und vieles vermutet werden. Und sicher hat alles einen Einfluss. Aber warum die entsteht, oder gerade bei Japan, warum sie nicht entsteht, ist nach wie vor nicht geklärt. Oder gerade bei Indien, hast du es gelesen heute, Indien, der Leitzins ist mal so, ich weiß nicht, auf wie viel, 0,5% oder 0,25%, ist auf 8% erhöht worden, der Leitzins. Weil in Indien versuchen sie die Inflation zu bekämpfen, im Gegensatz zu Europa, wo sie versuchen, die Inflation hervorzurufen. Also, wie antagonistisch die ganzen Notenbanken auch gegeneinander vorgehen, ja. Also empirisch könnte man jetzt ermitteln, Japan hat ewig schon ein Leitzins nahe Null und keine Inflation. Indien versucht Inflation zu bekämpfen durch steigende Zinsen und hat immer höhere Inflation. Jetzt könnte man platt beigehen und sagen, naja, ich glaube, der Rest spricht für sich, ne? Ja, die Märkte, die geben es vor, klar. Und was der Rest, was die Notenbanken machen, ist ein Detaildinger, die reißen es echt nicht raus, da ob es ein 0,25% hoch oder runter geht. Das ist einerseits der 8%, andere Industriestaaten sind bei 0% fast der Zinsen. Also weißt du, wo das Kapital hingeht? Okay, ich gehe mal dann weiter. Der beste wissenschaftliche Beitrag der letzten Zeit zur Wirtschaftswissenschaft war der Film Wolf of Wall Street mit DiCaprio. Ja. Und der sagt eigentlich alles. Gepostet da. Okay. Minsky sagt, dass er kalte Progression eigentlich befürwortet, weil das eine Inflationsbarriere ist. Also wenn quasi lohninduzierte Inflation stattfindet, dass die dann abgebremst wird durch höhere Steuern. Und er deswegen auch eine progressive Einkommensteuer befürwortet. Und eher indexierte Steuern, also quasi eine automatische Anpassung der Freibeträge an die Inflation, eher ablehnt, weil eben das eine Inflation eventuell nach sich ziehen kann. Also man muss auch immer ein bisschen dazu sagen, dass damals wirklich, also so im, wenn man die Inflation anschaut von 1945 bis 1985, dann war es immer recht so zyklisch, aber insgesamt ein krasser Trend nach oben. Und wirklich 86 war so, wenn der Trend weitergegangen wäre damals, dann wäre es wirklich bald auf 10-20% gewesen. Also das war echt damals schon ein größeres Problem als heute. Also es klingt jetzt heute alles ein bisschen so inflationsdämonisch, aber das war damals wirklich ein größeres Problem. Okay, dann kritisiert er noch die Firmeneinkommensteuer, weil dadurch einige negative Effekte erzeugt werden. Zum einen, dass Finanzierungskosten von den Einkommen abgezogen werden können und dadurch Fremdfinanzierung steuerlich abgesetzt werden kann und Eigenkapital nicht und dadurch Fremdfinanzierung bevorzugt wird, was natürlich nicht günstig ist für die Stabilität. Und auch solche Ausgaben wie Werbung oder eben so ein luxuriöser Lebensstil, Firmenwagen, Hotelübernachtungen und so weiter, das ist auch alles absetzbar und das sind für Minsky Sachen, die man eben möglichst reduzieren soll, weil die für die eigentliche Produktion nicht notwendig sind und nur die Preise dann erhöhen. Okay, dann kritisiert er noch den Unternehmensanteil in der Sozialversicherung. Zum einen, weil die Beschäftigung reduziert wird, indem es höhere Lohnkosten verursacht. Und zum anderen, weil es ja implizit eine Bevorzugung von Maschinenarbeit gegenüber der Lohnarbeit ist. Und dadurch kapitalintensive Produktion gefördert wird, aber kapitalintensive Produktion erfordert immer auch mehr Finanzierung und damit mehr Instabilität. Ja, deswegen, also stattdessen findet er eben gut, die progressive Einkommensteuer, die Mehrwertsteuer und auch Verbrauchssteuern auf zum Beispiel Kraftstoffverbrauch oder Ressourcenverbrauch, solche Sachen. Veto, es ist doch derzeit nicht angemessen, solche Steuern. Wieso nicht? Also ich würde beantragen, dass wir erstmal eine Anfrage nach Informationsfreiheitsgesetz bei der NSA anfragen, das hat hier was die Wirtschaftsspionage ergeben hat. Und dann können wir auch eine fundierte Analyse treffen. Wir müssen erstmal die Spionagedaten der NSA haben zur Wirtschaftsspionage. Und hat da jemand einen Kommentar zum Thema? Darauf basierend kann man wissenschaftlich arbeiten. Also das mit dieser Firmeneinkommensteuer abschaffen, damit gehe ich schon länger schwanger. Und habe das mal angefangen zu durchdenken und habe radikal gesetzt, so, jetzt schaffen wir Firmeneinkommensteuer ab. Wunderbar. Dann bleibst halt in der Firma. Und in dem Moment, wo eine Privatentnahme ist, eine Dividendenauszahlung, eine Gewinnentnahme oder irgendeine Art Ausgabe, wird es zu Privateinkommen. In dem Moment, wo es Privateinkommen wird, greifen eben diese Mechanismen, die Minsky vorher da ansetzt, mit progressiver Einkommensteuer und auch mit einmal Sozialabgaben. Das ist durchaus ein Ansatz, den man ernsthaft mal durchdenken darf. Und das andere, Sozialversicherung, Unternehmensanteil, ist auch etwas, was man ernsthaft durchdenken darf. Muss man Unternehmen beeinflussen, wirklich zusätzlich belasten? Oder sagt man, Irgendwann wird der ganze Kram Privateinkommen. Irgendwann ist jede Firma ausreichend vollgesogen und kann nicht mehr anders. Es muss raus. Profit und so ein Kram muss irgendwie raus. Dann wird es privat und schaffen wir sowas wie Bemessungsgrenzen und allen anderen ab. Dann müsste sich der ganze Kram auch so stabilisieren. Wo geht der, wo geht der Profit bei Facebook so raus? Hallo, hör dich. Ja, Schulim? Axel, ich bin Facebook rausgeflogen, ich habe nur schnell getestet. Okay. Ja, aber Firma ist nicht gleich Firma, ne? Wo willst du einen Profit bei Facebook zum Beispiel jetzt raushauen? An wen willst du das, was willst du da alles aufkaufen, damit der Profit rausgeht? Wenn nicht an die Gläubiger jetzt. Stefan, ich verstehe nicht, wo dein Problem ist. Ich meine, wenn eine Firma, wenn einen Gewinn macht, dann wird der Gewinn entweder in der Firma behalten oder wird ausgezahlt. Und wenn er in der Firma behalten wird, dann wird er halt effektiv einfach wie später ausgezahlt, beziehungsweise, ja, also. Da, nichts da, beides ist ein Problem. Wenn du nicht konsumierst damit, auszahlen, das heißt, das geht an die Gläubiger, du investierst es in andere Firmen meinetwegen, wo du fusionierst oder aufkaufst und dann kommt ein größeres Rendite, eine größere Cashflow kommt dann irgendwann zurück und das ist nicht der Sinn, dass du da Vermögen anhäufst. Das ist Vermögen, wo die einfahren, die investieren ist als EBITDA, oder? Das muss nee, das muss ausgegeben werden, das muss konsumiert werden, ist meine Position. Und wenn du da Konsum besteuerst, ist eine Möglichkeit, aber in heutigen Zeiten, da ist der Finanzmarkt da exzessiv und da muss der Finanzmarkt erstmal besteuert werden, dass die ganzen Investitionen, dass sie nicht immer mehr zurückbringen an Cashflow. Da muss eine hohe Besteuerung stattfinden und nicht der Konsum, wo halt auch den Essen, den inferioren Güterbereich hier Giffen-Paradoxon, also wo die existenziellen Grundbedürfnisse hier auch beinhaltet an Konsum. Da brauchen wir keine Inflation. Wir brauchen Inflation da, wo wirklich das Geld auch hingeht in die spekulativen Sachen auf dem Finanzmarkt und so weiter, die Geschäftsmodelle. Die müssen besteuert werden. Also diese Vorschläge stehen ja erstmal im direkten Zusammenhang mit der höheren Eigenkapitalquote. Bleiben die in der Firma, bleibt das am Ende doch nicht als Cash drin, sondern es wird wirklich Fremdkapital damit abgelöst, was zur höheren Eigenkapitalquote führt. Der andere Punkt, ja, man könnte ja damit weiter auch andere Firmen aufkaufen, also Kriegskasse dafür einsetzen. Hier hat Minsky aber ganz vorne auch etwas Ausrichtung auf Vollbeschäftigung kleinerer Unternehmen. Und in diesem kleinen Unternehmen, da steckt für mich das Kartellamt drin, was wir ja auch hier schon mal hatten, was eben dieses verhindert. Und ich glaube, weiter unten kommt noch, wo explizit genannt wird, Zerschlagung zu großer Unternehmen. Also dieses wirkt dem dann wieder entgegen. Genau, also das führt auch nochmal genau aus, dann wie genau... Zerschlag mal Facebook, ja, zerschlag mal Google und so, dann fangen wir, wenn es mal klappt... So, kein Problem, Stefan, laber nicht so viel Scheiße, danke. Okay, dann komme ich mal zum nächsten Punkt. An Employment Strategy. Auch bekannt unter dem Namen Employer of Last Resort, Jobgarantie von der MMT. Also es ist quasi der Vorschlag, dass der Staat direkt Arbeitsplätze anbietet oder zumindest bezahlt. Angeboten können sie dann über andere Organisationen werden. Weil Minsky eben sieht, dass derzeit der Versuch ist, dass man eben Investitionen begünstigt und diese Investitionen führen dann quasi indirekt zu Arbeitsplätzen. Allerdings führt dieser Weg eben auch zu finanzieller Instabilität, Investmentbooms, Inflation etc. Deswegen ist Minsky dafür, dass man sich nicht auf die Begünstigung von Investitionen versteift, sondern eben direkt Jobs erzeugt. Ja, und er meint auch, dass eine Welt mit messbarer Arbeitslosigkeit und Mindestlohn intern inkonsistent ist. Weil eben, ja, Mindestlohn hilft dir nichts, wenn du keine Arbeit hast. Und er macht da konkret drei Vorschläge an Arbeitsprogrammen, wie es schon in den 30er Jahren nach der großen Depression gab. Nummer 1, die sind hier leider alle mit 1 nummeriert. Nummer 1, die Civilian Conservation Corps. Das sind das ist ein Arbeitsprogramm, bei der Jugendliche 16 bis 20 Jahre hauptsächlich damit beschäftigt sein sollen, die Nationalparks instand zu halten und zu verbessern. Sollen circa 1 Million Beschäftigte umfassen und eben den Übergang von Schule zu Berufsleben erleichtern, weil viele die große Arbeitslosigkeit eben in diesem Alter auch stattfindet. Dann Nummer 2 ist die National Youth Administration, die ist auch an 16- bis 20-Jährige hauptsächlich gerichtet. Vom Umfang her größer, sollen bis zu 6 Millionen Beschäftigte, was ein Viertel der Altersgruppe ungefähr entspricht. Und diese Leute sollen so Schüler- und Studentenarbeiten machen, was eben an Nebenarbeit in Schulen und Universitäten stattfindet, und soll dadurch zum einen die Leute mit einem Einkommen ausstatten, also die jungen Leute, zum anderen auch die Talente fördern von den Leuten selber und auch indirekt, indem es diese Bildungsinstitutionen eben entlastet und sich die Lehrer und Professoren auf die wichtigen Dinge konzentrieren können. Und dann noch ein drittes Programm, Works Progress Administration, was eben an allgemein Arbeitssuchende gerichtet sein soll, auch mit Teilzeitangeboten für Eltern und Senioren. Ja, ist ein großes Thema, diese staatliche Beschäftigung. Ich selber finde es, glaube ich, ganz gut, aber ich sehe schon auch ein bisschen die Probleme. Was meint ihr so? Also ich habe das Gefühl, dass das, was da jetzt beschrieben ist, unsere heutige Politik sogar schon zum Teil macht. Also diese Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen sind ja nichts anderes. Und da gibt's halt dann auch einen Haufen Weiterbildung für junge Menschen oder für längere arbeitslos oder Menschen, die länger arbeitslos sind oder ähnliches. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern die Zahlen damit übereinstimmen, aber ich könnte mir vorstellen, wenn seine Zahlen sind da sicherlich auf die USA gemünzt, richtig? Oder damit 6 Millionen und so. Ja, wenn ich das runterrechne, könnte ich mir vorstellen, dass wir so ähnliche Zahlen heute in Deutschland schon haben. Wenn ich mal gucke, wie viele Menschen in Weiterbildung und Fortbildung und so ein Zeug sind, also da sind wir schon nah dran, glaube ich. Also insofern machen wir das schon. Hilft und anscheinend hilft trotzdem nicht. Ja, Rolf? Ich glaube, was wir jetzt besprechen, hat mit der Theorie der Instabilität von Minsky nichts zu tun. Das kommt jetzt irgendwie entweder aus dem hohlen Bauch oder mit einer Theorie im Hintergrund, die wir aber nicht kennen. Und sprengt irgendwie den Rahmen. Ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir uns, weil das hier auch Zustimmung gefunden hat, dass Minsky halt die Gesamtwirtschaft als oligopolistisch oder monopolistisch kennzeichnet, dass wir uns ein bisschen näher mit Michal Kalecki beschäftigen, weil bei ihm eben dieser Aspekt der kapitalistischen Wirtschaft immer Bestandteil seiner Arbeiten gewesen ist. Und wäre halt ein Vorschlag. Ich weiß nicht, ob ihr schon irgendwas von Kalecki gelesen habt. Ich finde das sehr spannend, die jetzt angesprochen wurden zum Schluss, dann im Rahmen einer Theorie auch gerne besprechen und nicht aus dem hohlen Bauch heraus. Mhm. Ja, hast du wahrscheinlich recht, ja. Also es kann durchaus sein, dass Minsky das da auch eher von anderen übernommen hat und nicht so direkt selber überlegt hat, weiß ich nicht. Der Zusammenhang mit seinem vorherigen Theorie ist halt, dass eben dieser indirekte Weg über Investitionen eben genau die Instabilität fördert und deswegen der direkte Weg eben besser wäre, seiner Meinung nach. Aber okay, ja, vielleicht ist es gut, wenn wir das jetzt auch nicht so genau ausführen, sondern noch den nächsten Punkt durchgehen. Okay. Ja, Thomas, erstmal vielen Dank für deine Vorstellung. Fand ich klasse. Aber ich denke, also bei mir muss da ein bisschen was auch noch sacken. Und ich würde auch gerne nochmal in Folge über die Theorie sprechen. Und ich fand auch sehr interessant die Dissertation zu Minskys Theorie. Die habe ich jetzt mal bis zu Ende gelesen und einige sind damit auch vertraut. Dass wir vielleicht das Thema Minsky ausdehnen, indem wir vielleicht auch solche Sekundärliteratur mit einbeziehen. Mhm, ja, ich glaube, ich weiß, von was du redest. Ich habe da auch mal reingeschaut. Entschuldigung, welche Dissertation meinst du? Ich stelle mal einen Link ein, ich muss aber einen Moment suchen. Moment. Ja, aber was ich sagen wollte, ich bin noch nicht ganz fertig. Also es kommen noch. Und noch zwei kleine Punkte, die würde ich noch vorher machen, bevor wir in die Metadiskussion übergehen. Oh, Entschuldigung. Okay, und zwar hat er da auch noch Vorschläge zur Reform des Finanzsystems. Da habe ich zunächst mal ein Zitat, das ist ganz nett, auch die Geschichte von Geld, Banken und finanzieller Gesetzgebung kann interpretiert werden als eine Suche nach einer Struktur, die die Instabilität eliminiert. Die Erfahrung zeigt, dass diese Suche gescheitert ist und die Theorie lässt vermuten, dass die Suche nach einer permanenten Lösung nicht zum Ergebnis führt. Okay, also er sieht es quasi so, dass die Aufgabe der Zentralbank hauptsächlich die Überwachung des Finanzsektors sein soll, die Instabilität einzudämmen und eben Stabilität zu fördern. Und dass es da keine dauerhafte Lösung gibt, sondern dass das quasi so ein beständiger Kampf ist zwischen Profitinteressen von den Geschäftsbanken und Stabilitätsinteressen der Zentralbank. Und er sagt auch, dass Finanzreform nicht allein funktionieren kann, also solange man eben beständig realwirtschaftlich versucht, Investitionen zu begünstigen, ist es auch schwierig, dass man ein stabiles Finanzsystem hinkriegt, weil eben alle Investitionen auch finanziert werden müssen. Ja, dann zum Beispiel sagt er auch, dass ein Trennbankensystem wohl nicht auf Dauer Bestand hat, wenn das Brechen dieser Trennung eben Profitmöglichkeiten liefert. Okay, was noch ein ganz interessanter Punkt. Er sagt, dass sehr große Unternehmen eine implizite staatliche Garantie auf ihre Schulden haben. Also, dass quasi eben Unternehmen too big to fail sein können. Und dass das auch dazu führt, dass diese großen Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil haben und dadurch sich leichter finanzieren können auf dem Markt. Also dass quasi diese implizite staatliche Garantie auch wieder Großunternehmen befördert. Okay, durch den großen Staatshaushalt sind seiner Meinung nach auch individuelle Pleitefälle gut möglich, weil eben so ein großflächiger Einbruch der Wirtschaft nicht mehr stattfinden kann. Und man sollte eben das Wirtschaftssystem so gestalten, dass Bankrott einfach ist, weil eben ein Bankrott eine spekulative oder Ponzi-Finanzierung wieder zurück in eine abgesicherte Finanzierung wandelt. Und solange es quasi eine nicht zu kleine Anzahl an ständigen Pleiten gibt, sind sich die Leute auch bewusst, dass man nicht zu riskant finanzieren kann. Verursachprinzip. Mhm. Dann schlägt er noch vor, dass die Zentralbank also die Zentralbank kann ja quasi dadurch, welche Aktiva sie aufkauft oder als Pensionierung zulassen, schon stark beeinflussen, welche Aktiva denn die Banken haben. Und er meint, dass die Zentralbank To-the-Asset-Kredite fördern soll, also Kredite, die quasi nicht auf ein Unternehmen zum Beispiel zugeschnitten sind, sondern auf ein bestimmtes Investmentgut, das eben auch diese Zahlungsströme dann erzeugt, die den Kredit bedienen sollen. Und dadurch wird auch wieder der Vorteil von Großunternehmen gegenüber Kleinunternehmen kleiner. Durch das Investmentgut wird das Unternehmen, das global agierende, kleiner im Gegenzug zu den mittleren, oder? Nein, dadurch, dass Kredite nicht mehr aufgrund von Unternehmensbonität, sondern quasi auf Basis von wirklich Sachanlagegütern vergeben werden. Aber Investment ist ja nicht unbedingt Sachanlagegut, ne? Doch. Ich hätte auch noch eine Nachfrage, weil ich es jetzt gerade gehört habe und vielleicht noch nicht richtig verstanden habe. Das heißt, Kredite, die in die Realwirtschaft gegeben werden, würden von der Zentralbank bevorzugt angenommen. Und damit soll die Kreditvergabe in die Realwirtschaft gefördert werden. Das ist ja heute schon so. Zentralbankfähige Aktiva von Banken haben genau diese Charaktereigenschaft. Andersrum gefragt, welche Vermögenswerte von Banken sind denn nicht zentralbankfähig? Und dann kommen wir auf eine eindeutige Antwort. Finanzderivate, Finanzprodukte. Ja, im Piratus, der sieht es ein bisschen anders. Also ich glaube, es gab damals halt auch noch nicht so einen riesigen Derivatemarkt und solche Sachen. Und er sieht eigentlich ja so die Aktivseite von Unternehmen hauptsächlich schon in Produktivgütern, also eigentlich nur in Realwirtschaft. Aber ja, deswegen, so ganz ist es nicht das, was du gesagt hast. Aber so wäre das nicht ein super Regulativ, was die Zentralbank hätte, oder wahrscheinlich hat sie es so auch, um Investitionen in jeweilige Assetklassen, die halt angenommen werden, zu beeinflussen, weil die Banken sie nachfragen. Piratas, aber genau dieses Regulativ hat völlig versagt. Das Regulativ steht meines Erachtens immer noch drei Sätze tiefer. Das mit den Eigenkapitalquoten. Ich meine, ich glaube, die USA hat sich den Basel-Regeln nie richtig unterworfen oder gar nicht unterworfen. Und Axel, darf ich dich unterbrechen? Das ist wieder was wir schon öfter durchdiskutiert haben. Piratus, du hast recht, aber, und das kommt eigentlich genau ein paar Absätze weiter unten, und zwar, weil Minsky auch sagt, dass die Zentralbank mit Offenmarktgeschäften wenig Einfluss auf die Aktiva der Banken hat. Das heißt, wenn die Zentralbankgeld in der Regel so dadurch verteilt, dass er irgendwelche Aktiva aufkauft, dann ist ja quasi das Zentralbankgeld sozusagen im Bankensystem und zirkuliert da wie wild rum. Und dadurch kann quasi die Zentralbank einzelne Banken schwerer kontrollieren. Und er schlägt deshalb vor, dass die Zentralbank das wieder anders macht über so ein Discount-Window. Und das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, dass eben nicht mehr die Zentralbank irgendwas aufkauft, sondern eben direkt einzelnen Banken Zentralbankkredite vergibt. Und dann kann man nämlich wirklich so sagen, okay, du kriegst den Zentralbankkredit nur, wenn du einen realwirtschaftlichen Kredit dafür bei mir in Pension gibst. Und dann, glaube ich, wird es auch viel besser funktionieren, als es derzeit funktioniert. Ich meine, derzeit ist es ja einfach so, es ist so viel Zentralbankgeld im System, dass die Banken überhaupt kein Problem haben, sich das zu beschaffen, wenn sie es brauchen. Und dadurch funktionieren auch diese Regulierungen dann nicht. Ja, was du jetzt an der Stelle beschrieben hast, ist ja letztendlich das, was wir in einer anderen Diskussion auch schon hatten mit Professor Werner, der eben Kreditlenkung beschrieben hat durch genau diese Mechanismen, die du gerade beschrieben hast. Letztendlich gesunde Kredite gegen faule Kredite. Faule Kredite sind ganz anders zu bewerten und zu handeln als gesunde Kredite. Deswegen ist Investment nicht Investment und Firma ist nicht gleich Firma. Also da muss man differenzieren, ganz klar. Bei der Kreditvergabe. Nur heute hat Zentralbank ja eben diese Möglichkeiten nicht mehr, weil der Bankensektor halt quasi durch die Krise nach Liquidität gelächzt hat. Damit das System nicht zusammenbrechen sollte, hat er halt die Zentralbanken, das Bankensystem mit Liquidität geflutet und damit natürlich jetzt die Möglichkeit, dort noch irgendwie handeln einzugreifen, erstmal aus der Hand gegeben. Und was machen sie in Indien mit der indischen Rupie? Da machen sie das Gegenteil. Ja, ich will es ein bisschen, ja. Ja, stimmt schon. Vielleicht kann man es so interpretieren, dass einfach eine Nachfrageschwäche da war und die Fiskalpolitik nicht genug gehandelt hat und deswegen die Geldpolitik, also die Zentralbankpolitik, irgendwie was versucht hat, was nicht ihre Aufgabe war und deswegen irgendwie total am Rudern ist und ihre eigene Aufgabe nicht mehr wahrnehmen kann oder so. Axel? Ja, in dem nächsten Satz kommt es eigentlich schon. Ich lese ihn jetzt mal vor. Die Struktur des Bankensektors beeinflusst den Unternehmenssektor. Ein dezentrales Kleinbankensystem begünstigt kleine und mittlere Unternehmen etc. Kleinbanken sollten regulative Vorteile genießen, um dauerhaft gegen Großbanken bestehen zu können. Und hier liegt es ja. Wer ist denn in diesem ganzen Derivate-Kram und Finanzwirtschaft überhaupt aktiv? Wirklich nennenswert aktiv? Das sind die Großbanken. Die haben so viel Masse hinten dran, dass die einiges wegstecken können und dann wieder profitieren und dann mal wieder auf der anderen Seite too big to fail. Dann müssen sie gerettet werden. Und nun fällt mir ein, was Matthias Gar schon mal gesagt hat. Ein ganz großer Unterschied nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen den USA und, also wo Minskis Heimat ist, explizit Deutschland. Deutschland hatte ein Kleinbankensystem. Ein Kleinbankensystem, was eben direkt an der Realwirtschaft, direkt an der Region hier die entsprechende Geldversorgung sichergestellt hat. Und nur so konnten die bestehen. Die haben überhaupt keine Chance gehabt, in diesem großen finanzspekulativen Bereich ernsthaft mitzumischen. Das hätte die sofort erwischt, sobald was schief geht. Mhm, würde ich zustimmen. Als nächstes sagt er noch, dass Eigenkapitalquoten von der Zentralbank bestimmt werden sollen. Gut. Und dass eine Regulierung der Gewinnausschüttung von Banken das Wachstum des Eigenkapitals begrenzen kann. Und zusammen mit den Eigenkapitalquoten ergibt es dadurch eine Begrenzung des Bilanzsummenwachstums. Also ihm ist quasi schon bewusst, dass eigentlich die Bilanzsumme des Bankensektors viel entscheidender ist als irgendeine Geldbasis. Und dass man eben auch über Gewinnausschüttung da noch Regulierungen machen könnte. Also eine Obergrenze an Gewinnausschüttung oder auch eine Untergrenze, dass eben das Eigenkapital auch nicht zu stark wachsen kann. Und damit die Bilanzsumme. Axel? Minsky lebt halt wirklich hier in der Welt. Ich komme auf die Basel-Vorschrift, die EK-Reservierungsvorschriften, die ja eben besagen, hast du als Bank einen völlig sicheren und sogar übersicherten Kredit, dann brauchst du dafür keine EK-Reservierung vornehmen, weil das Blödsinn ist. Und die sagt auch, da kann noch was ausfallen, dann hast du so und so viel als Faktor zu berücksichtigen. Und dann gab es ja diese üblen ABS, die waren interessanterweise nur in USA völlig kaputt, in Europa nicht. Und dann haben die den Faktor der Eigenkapitalreservierung auf 1250 angehoben und das hieß Nennwert. Und 6 Wochen später gab es keine ABS mehr. Das heißt, nicht die fixe Eigenkapitalquote ist entscheidend, sondern die Bewertung der Vermögenswerte der Banken multipliziert mit dem Faktor. Und wenn man das einführt, dann kommt mit einmal Banken, die spekulativ unterwegs sind, könnten mit einmal 15 oder gar 17% Eigenkapital haben müssen, wegen ihrer aktiver Bewertung, während die Kleinbanken, die da tatsächlich in der Realwirtschaft gesunde und vernünftige Kredite vergeben, mit einer Eigenkapitalquote von 2,1% sogar noch zu viel haben. Ja, stimme ich dir schon zu, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen jetzt am Thema vorbei, weil Minsky, glaube ich, mit dieser Regulierung eben das Bilanzsummenwachstum beschränken will. Also, und mit Bilanzsummenwachstum ja eben so die gesamte Geldmenge, die so in der Realwirtschaft unterwegs ist. Und das, glaube ich, ist gut möglich mit solchen Vorschriften, also auch mit fixer Eigenkapitalquote eben. Allerdings weiß ich nicht, ob das so sinnvoll bzw. notwendig ist, die Gesamtbilanzsumme regeln zu wollen. Also ich meine, seine Idee ist halt, dass eben der Finanzsektor, Servus AMT, dass der Finanzsektor und damit die Geldmenge der Realwirtschaft halt nicht zu schnell wächst. Aber ich glaube, dass man da mit individuellen Maßnahmen besser durchkommt als mit einer allgemeinen Regelung. Aber das kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen, weil wenn ich die Quote erhöhe bei Banken, dann bedeutet das immer, dass Geld stillgelegt wird und damit reduziere ich die effektive Geldmenge. Also brauche ich da nicht Ausschüttung irgendwie. Also, ja. Wie meinst du? Ja, alles Geld, was bei Banken im Eigenkapital quasi gebunden wird, ist raus aus dem Verkehr. Man kann nicht mehr geldmengentechnisch wird es A nicht mehr erfasst und B, es kann nicht mehr irgendwie konsumieren. Es ist geparkt auf ewig. Naja, klar, aber also die, wenn du 5% Eigenkapital hast, dann kann halt quasi maximal das 19-fache von dem Eigenkapital als Chiralgeld unterwegs sein. Und dadurch wird dann schon das Chiralgeld quasi abhängig vom Eigenkapital reguliert und das Eigenkapital kann quasi nicht schneller wachsen, wenn du die Gewinneinbehaltung begrenzt. Ja, also Minsky ist hier tatsächlich ein Übergangsbereich von dem exogenen zum endogenen Geldsystem. Das ist seine Basis, ja. Die kommt hier wieder mit hervor. Mhm. Ja gut, also ich finde aber diesen Vorschlag auch jetzt nicht so gut. Also der Vorschlag geht ganz, ganz klar in die richtige Richtung. Absolutformulierung, alle werden über einen Kamm geschert mit beispielsweise 5%, die ist im Detail wirklich zu überdenken. Und was Wischer gesagt hat, es gibt ja auch so Vorschläge, Banken sollen 30% Eigenkapital haben, das heißt 70% der Rest. Das bedeutet aber auch, dass 30% der Gewinne einer Bank der Bank gehören. Okay, dann komme ich vielleicht noch kurz zum letzten Punkt. Industrial Policy Alternatives to Dominance by Giant Corporations. Also wo er schlicht nochmal ein bisschen genauer ausführt, wie denn Kleinunternehmen begünstigt werden sollen. Also Kleinunternehmen und vor allem Startups sollen begünstigt werden. Und große bürokratische, institutionalisierte Unternehmen sollen in ihrer Marktmacht gebrochen werden. Und das soll eben durch Begünstigung von kleinen Banken und diesem To-the-Asset-Financing zusammen mit den Steuerreformen soll das gut klappen. Und ja, auch größere Firmen sollen auch wirklich zerschlagen werden, nach seiner Meinung nach. Ja. Finde ich eigentlich auch eine gute Sache, also weil man dann viel, viel mehr eben auch Unternehmen pleite gehen lassen kann und dadurch das System offen hält für echte Innovationen, die die Gesellschaft wirklich weiterbringen. Gibt es da noch Diskussionsbedarf? Ja, Frage. Wenn er sagt, soll die Großen zerschlagen, wie geht das einher mit seiner eigenen Aussage, dass kapitalintensive Güter große Unternehmen gebildet? Ist schon passiert. General Motors ist zerschlagen worden. General Motors 80% oder 86% des gesamten Automobilmarkts in den USA hatte, ist General Motors in Einzelteile zerlegt worden. Das hat der US-amerikanische Staat einfach so bestimmt und das ist durchgeführt worden. Ja, also Michel, das stimmt schon, dass das sich ein bisschen widerspricht hier, aber das kommt ja seiner Meinung nach eben daraus, dass der Kapitalismus an sich halt widerspricht. Dass quasi diese kapitalintensive Unternehmensstruktur, dass die eigentlich im Kapitalismus nicht so gut reinpasst. Und dass er die deswegen möglichst zurückfahren will. Das kann man ergänzen. Kapitalintensive Bereiche, die tatsächlich dem täglichen Güter des regelmäßigen Gebrauchs bedienen, dürfen ergänzt werden, dieses Kartell darf ergänzt werden durch staatliche Betriebe. Der Staat hat das Kapital. Ja, der das hat ist klar. Nicht das Problem. Und damit auch ein regulativ staatlich hineinsetzen, der seine Produktion anheben kann, als auch herabfahren kann und damit auch ein stabilisierendes Element hineinbringt. Ich glaube nicht, dass Minsky das meinte, aber vielleicht gibt es so ein Zwischending, dass man sagt, ja, es muss große Unternehmen wegen kapitalintensiven Produkten geben, weil ich meine, verhindern, dass es kapitalintensive Güter gibt, geht ja schlecht. Also wie will man das verhindern? Ja, ich denke hier ganz explizit an den Energieversorgungssektor. Spricht überhaupt nichts dagegen, dass der Staat eine ganze Reihe von Energieversorgungsunternehmen zusätzlich zu dem privatisierten dazustellt. Und das passt wiederum mit der Beschäftigung, die staatliche Beschäftigung. Fangen die anderen an zu spinnen, fährt der das hoch. Und dann werden hier entsprechend die potenziell Arbeitslosen oder die real Arbeitslosen hier mit einmal beschäftigt, um eben die anderen in die Schranken zu weisen. Energiesektor ist ein super Beispiel, weil es da ja so ist, ne? Große Energiekonzerne und das ist auf jeden Fall kapitalintensiv, ja. Also Kraftwerke bauen ist wahnsinnig teuer. So, und jetzt ist es aber so, wie wurde das jetzt, es gibt jetzt eine Möglichkeit, diese Großkonzerne zu zerschlagen. Warum? Weil es neue Techniken gibt, neue Innovationen, die die Kapitalintensität auf kleinere Einheiten hinunterbrechen. Und damit ist es möglich. Aber das glaube ich nicht, dass Minsky sowas meinte, oder? Ich meine, es wird auch nicht immer gehen. Doch, er sagte ja, bevorzugt kleinere Unternehmen statt große. Axel, lass mal Thomas bitte. Ja, man kann schon das kleiner machen, als es jetzt ist. Also das heißt ja deswegen nicht, dass das ganze System dann gar nicht mehr funktioniert. Aber es ist halt so, dass eben je kapitalintensiver die Branche an sich ist, desto stärker ist der Vorteil von den Großen gegenüber den kleinen Unternehmen. Und desto stärker muss man quasi auch da regulierend eingreifen und die kleinen Unternehmen fördern. Das ist im Prinzip, glaube ich, die ganze Aussage. Okay, ja, okay, das macht Sinn. Dann vielleicht noch eine Frage zu den ganzen Vorschlägen. Wenn er A sagt oder feststellt, dass es so Großkonzerne gibt und so eine Bildung, also damit auch ein ungleiches Machtverhältnis, B, was war B? Was hat er noch vorgeschlagen? Ach ja, der Staat soll einen ausgeglichenen Haushalt haben und gleichzeitig soll der Staat für Vollbeschäftigung und Ähnliches sorgen. Dann frage ich mich, wie soll das gehen? Oder was schlägt der vor, von wegen, wie man da umverteilt? Ja, da magst du recht haben, dass da ein bisschen was fehlt in seinem Komplettprogramm. Ja, da schreibt er wenig dazu, zu sowas. Also Steuern schreibt er schon ein bisschen was, aber auch so Vermögenssteuern oder sowas kommt nicht wirklich viel vor. Beziehungsweise nichts, glaube ich. Schulem wollte noch was sagen? Ja, Folgendes. Also ich finde Minsky faszinierend und die ganzen Antworten, seine Lösungsansätze, die habe ich durch dich zum ersten Mal erfahren. Ich habe das andere Buch, das auf Deutsch ist, gelesen, Kapitalismus und finanzielle Instabilität, rausging von diesem Vogler. Da war nichts von der Lösung. Und ich finde, was mir so komisch vorkommt, im Grunde genommen, was ich sozusagen behalten habe, waren die drei Phasen der Finanzierung. Eine gesicherte, eine spekulative und eine Ponzi-Finanzierung. Und in all diesen Vorschlägen, die er macht, geht er eigentlich nicht auf diese inhärente Instabilität des Kapitalismus. Sein großer Verdienst ist im Grunde zu zeigen, dass aus der Stabilität, aus der Sicherheit sozusagen Unsicherheit entsteht. Also dass es unvermeidbar ist, wenn eine Phase länger laufende Stabilität, dass die Leute immer leichtsinniger werden. Und ich dachte, aber da hat vielleicht der Axel hat mehr Wissen, ich dachte, dass sein einziger Ansatz, der darauf zurückgeführt wird, ist sozusagen die Zentralbankfähigkeit der Kredite, und ich habe so verstanden, dass der eigentlich Kredite sozusagen zentralbankfähig machen will, die im Grunde genommen Real Investment beinhalten und nicht Assetpreise in die Höhe treiben. Jetzt sagt der Axel, das stimmt nicht, sondern es werden Unternehmenssachen sozusagen mit genauso zentralbankfähig. Also ich glaube, dass wir den Minsky, der wird auch gut erwähnt von den drei kleinen YouTube-Vorträgen von dem Lord Turner, kann ich nur empfehlen, wenn man im Auto hockt und ein iPad oder Ähnliches hat, dass man das anhört, so wie ich, weil ich in dem Alter langsam vom Behalten ist, sogar mehrfach. Und er weiß, der Minsky ist vielen sozusagen. Moment. Ist ein kleiner Vortrag, ich weiß. Ich kann mir gar nicht alles merken, auf was ich antworten will. Das ist immer das Problem. Ach so, ja, okay, dann beziehen wir das zurück, weil die ganzen Lösungen mit 1,2%, 1,33%, alles das hat eigentlich direkt mit seiner zentralen Hypothese der finanziellen Instabilität nichts zu tun, ja. Und im Grunde genommen, und im Grunde genommen sozusagen Nebenschauplätze sind. Hast du, dann formuliere ich die Frage direkt zu dir, hast du hier eine direkte, leicht vermittelbare Antwort auf seine zentrale These der finanziellen Instabilität? Also was er vorschlägt, und zwar eine Lösung, die primär im Geldsystem da ist. Okay, danke, Schule. Ja, guter Vortrag. Also zunächst mal muss man sagen, dass Minsky explizit auch in dem Buch schreibt, dass er mit seinen Reformvorschlägen viel weniger glücklich ist als mit seiner Analyse. Also dass ihm bewusst ist, dass vielleicht man da noch ein bisschen weiter überlegen muss. Und zu seinem Kern seiner Analyse, dass der Finanzkapitalismus inhärent instabil ist, da sagt er halt auch, dass man das einfach nicht wegbringt, weil du halt einfach private Profitbestrebungen hast und die halt einfach unseren Kapitalismus auch antreiben. Und deswegen muss man da halt ein bisschen außenrum da rangehen. Und die Vorschläge, die er bringt, haben schon immer wieder damit zu tun. Also alles, was Investment fördert, fördert ja auch wieder Finanzierung und damit schlechte Finanzierung. Und ja, aber du hast schon auch recht, ja. Das ist nicht so befriedigend ist, die Lösungen. Aber ich habe auch keinen viel besseren Vorschlag. Den Rest habe ich alles wieder vergessen. Ja, ich könnte mir ruhig unterbrechen, wenn der Vortrag zu lang wird. Ich weiß, der Axel sagt, dass der Minsky sozusagen im Erkenntnis auf dem Weg vom exogenen zum endogenen Geld ist. Ja. Nur wir dürfen, Frage an Axel, hat das sozusagen Elemente des exogenen Geldes nicht auch mehr Elemente der Steuerfähigkeit? Ja. Und dieser Lord Turner, der auch auf Minsky eingeht, das im Übrigen ist es in der Mail-Liste bei Matthias, ja, der Hinweis, falls jemand das doch nochmals anhören will, der sagt, dass die Steuerfähigkeit sozusagen durch die Zentralbank de facto außer diese mickrige Eigenkapitalgeschichten verloren gegangen ist, analysiert die ganze Geldgeschichte seit Wixell und kommt zu einem Ergebnis, dass da mehr was geschehen muss. Ja. Und Frage an Axel, wenn wir so eine Art Elemente des exogenen Geldsystems, also es ist nicht durchdacht, damit es klar ist, wie zum Beispiel die Geldschöpfungsmonopole bei der Zentralbank zu machen, was nicht heißt, dass die Geldmenge eingefroren wird, sondern dass die Zentralbank die Hand drauf hat. Und dann könnte sie, ich kann mich noch erinnern aus den 60er Jahren, da war der Wechsel eine große Finanzierungsmöglichkeit, zumindest im Handel, ja, dann hätte sie die Möglichkeit sozusagen durch Pensionsfähigkeit von Aktiva dafür zu sorgen, dass nicht Geld, also Liquidität in den Markt getrieben wird, die letzten Endes in eine Asset-Bubble hinläuft. Ich kann mich nicht erinnern, die Frage ist klar, ja. In den 60er Jahren eine Asset-Bubble gehabt zu haben. Und die Frage an Axel eigentlich mehr als an dich. Ist da, sollte man nicht ein bisschen irgendwelche Elemente von Vollgeld mit in der AG diskutieren, als Antwort auf diese inhärente Instabilität? Also Axel kann ich nicht hören, aber ich könnte mir vorstellen, was er dir antworten würde. Dann antwort du für ihn. Er würde sehr, sehr fluchen auf deinen dummen Vorschlag und würde sowas sagen wie, das ist doch alles schlimm, weil das Sparen ist doch das Schlimme. Und das ist ja... Das ist ja so, ja, da nicht betrachtet. Und die er würde ja eher im Endogen eher dazu übergehen, eben, dass die Zentralbank nicht mehr zentralbankfähige Assets irgendwie annimmt, um eben das Zentralbankgeld knapp zu halten, damit eben die Sparzinsen weiter existieren, sondern eben auch das Gegenteil. Die Zentralbank soll entweder das Zentralbankgeld komplett abschaffen oder unendlich zur Verfügung stellen, damit die Zinsen auf Null sind. Also was ich vielleicht auch noch darauf sagen würde, ist, dass es also wie man es denn überhaupt erreichen will, wieder auf ein exogenes System zu kommen, weil ja, also de facto ist es ja so, dass die Zentralbank alle Schleusen aufgemacht hat und trotzdem eher zu wenig als zu viele Kredite vergeben werden. Man müsste ja erstmal quasi schauen, dass der Bedarf nach Krediten wieder steigt, dass man ihn überhaupt beschränken kann, weil wenn jetzt die Zentralbank weiter zumachen wird, dann wird die Wirtschaft halt einfach voll abkacken. Ja gut, wir diskutieren jetzt über Minsky und das bedeutet, Minsky hat das nicht gerade geschrieben für uns heute, sondern wir diskutieren im Grunde genommen über Asset, über geldgetriebene Asset-Bubbles sozusagen. der Minsky, so, da musst du mich korrigieren, Thomas, du hast es genauer gelesen. Ich habe es nicht in Erinnerung, dass der Minsky im Grunde genommen gegen eine übermäßige Realinvestition wettert. Oder täusche ich mich? Doch, wettert er schon, klar. Die ganzen Booms sind ja auch realwirtschaftliche Booms. Also da wird auch tatsächlich zu viel investiert in Sachen, die nicht gebraucht werden, wo keine Nachfrage da ist. Aber das ist doch nicht gerade das Problem, was wir momentan haben. Nee, das ist nicht das Problem, das wir momentan haben. Ja, ich weiß nicht, was wir im Moment für ein Problem haben. Das bin ich mir nicht ganz sicher. Mein Eindruck ist, ob von Japan oder dass wir eine sogenannte Balance Sheet Recession haben. Das hat sehr wohl mit dem Minsky zu tun, das heißt mit dem Ausweiten des Verschuldungsgrades, oder täusche ich mich? Nein, aber du bist jetzt an dem Punkt, wo Minsky ja davor ist. Also du musst dir vorstellen, das, was wir jetzt haben, ist schon Folge der Überinvestition. Weil es eben zum Beispiel im Immobilienmarkt, das sind ja reale Investitionen, halt zu viel gebaut wurde zum Beispiel. Oder weil man Produktionskapazitäten an der oder der Stelle zu groß ausgebaut hat, sagst du, geil. Also bei den Automobilbauern war das auch so, ja. Die haben auch viel zu viel Kapazitäten zwischendurch mal gehabt. Genau, in Minsky geht's quasi, also wir sind jetzt quasi in dem Tal nach einem großen Investmentboom und seine Ideen sind halt, wie man den Investmentboom verhindern kann. Und ich meine, das Tal, da muss man halt irgendwie durch. Ja. Na gut, dann machen wir langsam Schluss, oder was? Eine Frage an dich noch, Thomas. Du hast denn gelesen, findet er da irgendwelche Kriterien, um für irgendwelche eine Steuerungsbehörde zu erkennen, dass eine sozusagen gehedgte, glaube ich, nennt er das, oder ein auf Deutsch gesicherte Investment in eine spekulative Phase übergeht und von dort auf die Ponzi. Gibt es äußerliche, also von mir aus über Bilanzen oder irgendetwas, das erkennen lässt? Vielleicht wäre da der Ansatz, um sowas zu verhindern. Weil letzten Endes ist es, wie in Japan gesehen worden ist, es war eine Balance Sheet Recession, die durch die falsche Reaktion, durch das Verteidigen von Großunternehmen gegen die Pleite, ja, ausgelöst worden ist. Ist vielleicht der Ansatz nicht, das haben wir doch, ja, und ist der Ansatz nicht vielleicht, dass wir uns mehr das Thema vertiefen, diese praktisch mehr oder die Reform des Insolvenzrechts, also Debt to Equity, dass man im Grunde genommen die Bilanzen via schnelle Pleite und Übergang des Eigentums von dem bisherigen Eigentümer auf die bisherigen Gläubiger, ob das nicht ein Ansatz wäre. Okay, also zunächst mal, um das von außen zu erkennen, was man für eine Finanzierung hat, naja, so leicht nicht. Also man muss schon genau hinschauen, halt, was man für Asset hat, was die für Cashflows, für Zahlungsströme produzieren und wie das zusammenpasst. Gut, für die zuständige Bank, die jetzt an dieses Unternehmen den Kredit vergeben hat, die sieht es natürlich, wenn sie das sehen will. Die Sache ist halt die, dass halt kein Bewusstsein meistens da in der Zeit da war für diese Probleme und für diese Sicherheit und dass die Bank vielleicht auch gar nicht primär ein Interesse daran hat, sowas zu verhindern, weil es ihr nur um den eigenen Profit geht. Und ja, mit dem Abwickeln, naja gut, eine spekulative Finanzierung heißt ja noch lange nicht, dass das Unternehmen in Pleite ist. Und der Übergang dazu ist ja auch fließend. Also man müsste wirklich irgendwie Mechanismen schaffen, die eben abgesicherte Finanzierung ja rentabler macht, günstiger macht für Unternehmen oder Banken, damit sowas eben schwerpunktmäßig passiert. Okay? Ja, ich glaube, das Problem ist das Rentable, dann im Gegenteil, so wie ich Minsky verstanden habe, herrscht es am Beginn eines solchen Kreditzyklus gesicherte Finanzierung. Die läuft sehr, sehr gut. Es gibt keine Probleme sozusagen. Und daraufhin werden die Leute etwas mutiger oder anders gesagt leichtfertiger und gehen über in die sogenannten Spekulative. Das heißt, es wird nicht mehr auf Tilgung geachtet, nur noch auf, dass die Zinsen aus dem laufenden Cashflow bezahlt werden. Und das geht auch noch gut. Und dann versuchen sie das in die Ponzi-Finanzierung, dass sie hoffen, dass sie dann die Assets, die sie dann verkaufen werden, ja, sozusagen die Zinsen und die zurückzahlen werden. Also Ansatz, im Prinzip hast du recht, aber es läuft umgekehrt. Nicht die gesicherte Finanzierung muss attraktiv gemacht werden, oder man kann es relativ sehen, sondern es muss die spekulative und die Ponzi-Finanzierung unattraktiv gemacht werden. Und dann haben wir das natürlich das praktische Problem, wie erkennt man das und wie kann man das steuern? Und das wäre vielleicht des edlen Schweiß wert, darüber nachzudenken. Ich weiß es nicht. Ja, hast du schon recht, wahrscheinlich. Okay, es ist 10 vor 11, würde ich sagen, wir machen Schluss. Rolf, hast du noch irgendwie Schlussworte oder was du für weiteres Vorgehen vorschlagen willst? Nee, ich hatte ja vorhin schon angedeutet, was mich interessiert, halt diesen Inhalt der Dissertation, und ich würde auch noch ein bisschen brauchen, um das, was du auf deiner Wiki-Seite dargestellt hast, zu verarbeiten. Also vielleicht einfach mal über die Mailingliste nachfragen und gegebenenfalls Minsky nochmal in so einem Gespräch thematisieren, wäre mein Vorschlag. Ja, können wir gern machen. Also ich würde mich freuen. Allerdings sieht man schon auch, dass so diese stark theoretische Arbeit auch nicht so viel Anklang findet. Also wir sind jetzt ja nicht besonders viele Leute heute. Deswegen muss man auch realistisch sehen, dass das dann eine Arbeit von einigen wenigen wird. Was aber nicht unbedingt ein Problem sein muss. Ansonsten hat es mich sehr gefreut heute Abend. Schulim, du nochmal? Ja, ich hätte noch eine Bitte. Ich glaube, der Rolf hat das diesen Link zu dieser Dissertation geschickt, und ich bin mit meinem Samsung iPad nicht in der Lage, das so runterzuholen. Ob er das nicht ausnahmsweise einfach von mir aus kommentarlos in die Mailingliste AG Geldordnung einfach rüberschickt, das wäre sehr nett. Ich schicke es dir in der privaten E-Mail, okay? Den Link. Danke. Gut, dann freue ich mich über, habe ich mich gefreut über eine schöne, interessante Diskussion, und beende das Kaminzimmergespräch um 22.50 Uhr. Gute Nacht. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.